Alltagssprachlich und flapsig, aber auch treffsicher und hintergründig, in der besonderen Weise, in der sie Großes im Kleinen aufspüren, poetisch und komisch. Das sind die Gedichte von Mascha Kalecko. Ihr großes Thema ist der Alltag in Berlin der Weimarer Republik, beobachtet von der Seite, zum Beispiel aus der Sicht der angestellten Bürokraft. Lyrisches Stenogrammheft heißt einer der Gedichtbände von Mascha Kalecko, in dem diese Perspektive Poesie wird. Sie ist eine Zeitgenossin von Erich Kästner und Kurt Tucholsky, zu deren literarischer Familie ich sie rechnen würde. Aber sie hat einen eigenen Ton, weniger moralisch, von sanfter Melancholie getragen. Vor 50 Jahren, am 21. Januar 1975, starb Mascha Kalecko im Alter von 67 Jahren. Hören Sie die lange Nacht über Mascha Kalecko. Wir wiederholen die Sendung, die Hans Bräunlich zu ihrem 100. Geburtstag 2007 entwickelt hatte. Eine besonders gut gelungene lange Nacht, wie ich finde. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Almendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Primo Levi und Jean Améry. Italiener der eine, Österreicher der andere, die beide als Juden von den Nationalsozialisten nach Auschwitz verschleppt wurden, sich dort kennengelernt haben und deren Existenz als Schriftsteller eng mit dieser Erfahrung verbunden ist. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Erstes Kapitel. Früher Ruhm in Berlin. Vermutungen. Dabei bleibt es, wenn man über diese Dichterin und ihr Leben nachdenkt. Was geschehen soll, wird geschehen. Was misslingen soll, misslingen. Was im Plan nicht vorgesehen, kann der Stärkste nicht erzwingen. Mascha Kalecko war äußerst verschwiegen in Bezug auf ihr Privatleben. Es haben sich nicht viele Dokumente erhalten und sie selbst versuchte, ihre Spuren zu verwischen. So Gisela Zoch-Westphal 1987 in ihrer Biografie aus den 6 Leben der Mascha Kalecko. Anstatt der üblichen Statistik gönnt der Autorin etwas Mystik. Sie verwies bei Fragen über ihr Leben auf ihre Gedichte und deren häufig unverkennbaren biografischen Anteil. Wie Janus zeigt zuweilen mein Gedicht seines Verfassers doppeltes Gesicht. Zwei Seelen wohnen, ach, in mir zur Miete, zwei Seelen von konträrem Appetite. Denn was einst war, das stimmt uns meistens lyrisch, doch das, was ist, zum großen Teil satirisch. Gib uns der Herr Genies statt der Talente, zwei Drittel Weisheit und ein Drittel List. Wenn uns der Himmel etwas mehr Zeit gönnte, als die uns zugeteilte Galgenfrist. Bedächt uns, wer in seinem Testamente, ein Kunstmäzen, ein edler Utopist, hätte man statt Schulden eine fette Rente, man würde hauptberuflich Optimist. Geb uns der Herr die wahren Parlamente, wär jedermann bloß Mensch und Zivilist. Und wär die Freiheit keine Zeitungsente, dem faulen Zahn der Zeit fehlt ein Dentist. Ich träume oft vom Leben, wie es sein könnte, wenn's nicht so wäre, wie es leider ist. Das gesamte Werk Mascha Kalekos ist Ausdruck eines Lebens und hat zugleich Zeugnischarakter für die Zeit, in der es entstanden ist. Beurteilt Irene Astrid Wellershoff 1982 in ihrer Dissertation Vertreibung aus dem Paradies, das lyrische Werk der Mascha Kalecko. Die Zukunft suchte ich in vielen Spiegeln, doch blieb sie mir ein Buch mit 7 Siegeln. Nun reck ich mich im Spiegel dieser Zeit und such darin nach der Vergangenheit. Wo blieb das kleine Mädchen mit den Zöpfen, dem blauen Schulkleid mit den Perlmuttknöpfen? Meine Kindheit weht zu mir herüber, fernes Glockengeläut aus dem Nebel. Dunkel und flüstern und fliehen und atmen, dass keiner dich hört. Und immer fremdere Nachbarn. Die alte Wo-bin-ich-denn-Angst, Frag nicht zu viel. Die Fenster zu. Die Rollläden bleiben herunter. Wer an der Tür läutet? Der Postbote kann's nicht sein. Weinen ist lebensgefährlich. Meine Kindheit, ein fernes Geläute. Aus dem Geburtsbuch des israelitischen Matrikelbezirks in Chrzanów, Woiwodschaft Krakow, Band 34, Seite 40. 7. Juni 1907. Ort Chrzanów. Geburt des Kindes Golda Malka. Geschlecht weiblich. Unehelich. Ich war ein kluges Embryo. Ich wollte nicht auf die Welt. Nach 10 Monaten erst und vollen 10 Tagen gab ich zögernd den Widerstand auf und suchte den Weg ins Unfreie. Ein Fremdling bin ich damals schon gewesen. 1914 wanderte die Familie nach Deutschland aus. Ein Auf-der-Flucht-Sein von Kind an. Diese Heimatlosigkeit gepaart mit Vaterlosigkeit prägte die Sehnsucht nach Bindung und Zugehörigkeit und erzeugte ein lebenslanges Heimweh. Die sogenannte goldene Kinderzeit, nach der so viele von uns Heimweh haben, hat mein Gedächtnis abgrundtief vergraben und so von manchem Albdruck mich befreit. Was ich noch weiß aus jenen trüben Tagen, ist nur Erinnerung an Hörensagen. Chor der Kriegsweisen, geschrieben zwischen zwei Kriegen. Wir sind die Kinder der eisernen Zeit, gefüttert mit Kohlrübensuppen. Wir haben genug von Krieg und Streit und den feldgrauen Aufstehpuppen. Unser Kinderschreck war der Heldentod, unser Märchenbuch Extrablätter, unser Leckerbissen das Kartenbrot, Kanonen unsere Götter. Und kam eines Tages ein Telegramm, wenn der Vater schon lang nicht geschrieben, dann zog sich die Mutter das Schwarze an und wir waren kriegshinterblieben. Wir lernten Geschichte und Revolution am eigenen Leibe erfahren. Wir schwitzten für Gelder der Inflation, die später Klosettpapier waren. Wir spüren noch heute auf Schritt und Tritt jener herrlichen Zeiten Vermächtnis. Und spielt ihr Soldaten, wir machen nicht mit. Denn wir haben ein gutes Gedächtnis. Mit 17 ein geschworener Pessimist verschlang ich Weininger und Schopenhauer, sprach wie Cassandra, schwieg wie ein Trappist und fand das Dasein vorschriftsmäßig sauer. Aus purem Trotz nahm ich mir nicht das Leben, denn seliger als Nehmen schien das Geben. Das Leben, ach, es fing so heiter an. Der Himmel blau, es dufteten die Linden. Der Weg zurück, er lässt sich nicht mehr finden, weil man ja leider nicht vergessen kann. Ja, könnte man vergessen, was geschehen, und wäre man noch einmal jung und dumm. Man horcht vielleicht zu viel in sich herum. Das kommt vom sogenannten in sich gehen. Ich möchte mich so gerne wieder sehnen, wie man es nur mit 15 Jahren kann. Ganz gleich wonach, sei es ein Stern, sei es ein Mann, der erste Kuss, die allerersten Szenen. Die Jahre ziehen vorbei, du weißt nicht wie. Du wohnst in ihnen nur zur Untermiete und spielst dein Los auf ihrer Lotterie, nimmst alles hin, den Treffer und die Niete. Nun bin ich groß, mir blüht kein Märchenbuch. Ich muss schon oft sie zu mir selber sagen. Nur manchmal noch an jenen stillen Tagen kommt meine Kindheit heimlich zu Besuch. Man sah so manches Jahr vorüberfliegen und der Kalender wurde langsam alt. Das Glück gleicht eleganten Luxuszügen und wir der Kleinbahn ohne Aufenthalt. Das Geld regiert. Wer hat es nicht erfahren, dass Menschenliebe wenig Zinsen trägt? Ein braver Mann kann höchstens Worte sparen, wenn er die Silben hübsch beiseite legt. Nachzutragen bleibt aus dem Geburtsschein Mascha Kalekos, vorliegend als beglaubigte Übersetzung aus dem Polnischen vom Jahre 1938. Zur Vaterschaft dieses Kindes bekannte sich Fischel Engel, der mit der Mutter des Kindes die gesetzliche Ehe am 28.04.1922 einging. Trauungsbuch für den Bezirk Berlin-Spandau 9. Das Kind wurde durch die Eheschließung legitimiert. 1923, noch ein Fremdling in Berlin, ahnte das junge Mädchen mit den traurigen Augen nicht, dass diese Stadt schicksalsbestimmender Ort ihres Lebens werden sollte. 1928 gab es 16.000 Gaststätten, davon 550 Kaffeehäuser sowie 220 Bars und Tanzlokale in Berlin. Wer Berlin hatte, dem gehörte die Welt. Berlin schmeckte nach Zukunft und dafür nahm man den Dreck und die Kälte gern in Kauf. Karl Zuckmayer. Es existierten hier 49 Theater, 3 Opernhäuser, 3 große Varietés sowie 75 Kabaretts, Kleinkunstbühnen bzw. Lokale mit Unterhaltungsprogramm. Berlin als Zentrum europäischer Gesittung war neu. Die große Stadt repräsentierte. Das ist der Beruf der wahrhaft großen Stadt. Dazu der Einschlag fremder Kulturen. Heinrich Mann. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. 1929 spielten in der Stadt 363 Kinos. Und 37 Filmgesellschaften produzierten jährlich ca. 250 Spielfilme. Berlin ist der ideale Ort, um der Banalität des Lebens auf die Spur zu kommen. Robert Walser. 45 Morgenzeitungen erschienen täglich, sowie 2 Mittagsblätter und 14 Abendzeitungen. Annähernd 200 Verlage hatten um 1930 in Berlin ihren Sitz. Darunter berühmte Häuser wie Bruno Kassierer, S. Fischer, Gustav Kiepenheuer und Ernst Rowohlt. Die Großproduzenten von Unterhaltungsliteratur waren der Ullstein und der Scherl Verlag, denen linksorientierte Verlage wie die Büchergilde Gutenberg, Malik, der Neue Deutsche Verlag, Erich Reiß und die Schmiede gegenüberstanden. Sonne klebt wie festgekittet, Bäume tun, als ob sie blühen. Und der blaue Himmel schüttet eine Handvoll Wolken hin. Großstadtqualm statt Maiendüfte, Frühling über Groß-Berlin. Süße, wohlbekannte Düfte stammen höchstens von Benzin. Juli-Nacht an der Gedächtniskirche. Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielgerühmte Puls der Stadt. Grell sticht Fassadenlicht und hoch darüber erscheint der Vollmond, schlecht rasiert und matt. Ein Kinoliebling lächelt auf Reklamen nach Chlorodont und sieht hygienisch aus. Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vorm Lichtspielhaus. In seinem kulturkritischen Essay »Die Angestellten« schreibt Siegfried Krakauer: Hunderttausende von Angestellten bevölkern täglich die Straßen Berlins. Und doch ist ihr Leben unbekannter als das der primitiven Völkerstämme. Der gesellschaftliche Raum, in dem wir noch die moderne Sklaverei finden. Dieser soziale Raum ist heute das Büro. Berlin, Auguststraße 17. Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands. Hier wird Mascha Engel 1925 Bürolehrling. Der sture 8-Stunden-Tag, dem sie sich von Montag früh bis Wochenend unterwerfen muss, ist ihr ein Greuel. Morgens raus zum Dienst am Kunden. Denn so will es der Beruf, weil zum Sklaven der 8 Stunden uns der liebe Gott erschuf. Mittags rein in die Kantine, Flammerie und Himbeersaft und dann Marsch an die Maschine, frisch ans Werk mit neuer Kraft. Seht uns nur an, da rackert man und rennt von Montag früh bis Wochenend. Abends rein in das Gedränge, Feierabend, Galgenfrist, weil du nur ein Mensch der Menge, Herr Normalverbraucher bist. Wozu lebt man? Um zu essen. Jugendträume? Längst verblüht. Für die höheren Interessen ist man meistens viel zu müd. Seht uns nur an, da rackert man und rennt von Montag früh bis Wochenend. 70 Jahre währt dies Leben. Das um so viel dich betrog. Und wenn's hochkommt, 80 Jahre. Ach, uns kommt es manchmal hoch. Färb bei Zeiten dir die Haare. Weil man straflos nicht ergraut. Menschen sind nicht Mangelware. Wer ergraut, wird abgebaut. Dann hast du Zeit, dann mach dein Testament von Montag früh bis Wochenend. Neben der Arbeit im Büro und dem Schreiben von Gedichten beschäftigt sich Mascha mit Philosophie und Psychologie. Sie belegt Abendkurse an der Lessing-Hochschule und an der Friedrich-Wilhelm-Universität. Wenn man ein zweites Mal geboren würde, dann finge man das Leben anders an. Vielleicht, dass dann so manches anders würde, vorausgesetzt, dass man vergessen kann. Dass man vergessen kann, was man erfahren. Man horcht sehr oft zu viel in sich herum. Am besten wäre es, klug zu sein und stumm. Man ist zuweilen alt mit 20 Jahren. 1928 endet der Frondienst an der Schreibmaschine. Aufgebotsverzeichnis Nummer 363, Berlin am 31. Juli 1928. Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zwecke der Eheschließung erstens der Journalist Dr. Saul Aaron Kaleko, geboren am 21. August 1900, wohnhaft in Berlin-Krausnickstraße 14. Zweitens Kontoristin Golda Malka Engel, geboren am 7. Juni 1907, wohnhaft in Berlin, Grenadierstraße 17. Ein Jahr später werden die ersten Gedichte der nun 22-jährigen Ehefrau Mascha Kaleko veröffentlicht. Nun, dieses dritte Jahrzehnt unseres sonderbaren 20. Jahrhunderts, das war schon eine springlebendige Zeit, insbesondere wenn man jung und ahnungslos hineinsprang in den Strudel des literarischen Lebens von Berlin um 1930. Wie damals so eine Dichterlaufbahn begann? Mein erster Beitrag zur mittelgroßen Unsterblichkeit wurde promptest gedruckt von einem ehrenwerten Blatte der damaligen Reichshauptstadt. Osterspaziergang. Ganz unter uns. Noch ist es nicht so weit. Noch blüht kein Flieder hinterm Heckenzaune. Doch immerhin. Ich habe ein neues Kleid, bürofrei und ein bisschen Frühlingslaune. Mich fährt die Straßenbahn auch ins freie Feld. Mir weht der Märzwind gleich den Weitgereisten. Ich habe mein Sach diesmal auf nichts gestellt. Das kann man sich noch leisten. Ich war zaghaft und scheu, wie sich das für einen Anfänger gehört. Meine Ambitionen hingegen waren beträchtlich. Und so sandte ich meine Gedichte an die Redaktion der strengsten Zeitung Berlins. Das war die Vossische. Und kurz darauf stand mein Name, unwiderruflich, gedruckt unter dem ersten Gedicht. Bald unter dem zweiten, dann unter einem Prosastück im Feuilleton und schließlich in der Literaturbeilage. Der Anfang hatte also angefangen. Und eines Tages schrieb mir der Chefredakteur des Feuilletons, der Tante Voss, der berühmte Monty Jacobs. Nachdem nun schon einige Beiträge in seinem Blatt erschienen wären, würde der Redakteur sich freuen, die Verfasserin auch in Persona kennenzulernen. Da ich doch in Berlin lebte, ließe sich das vielleicht einrichten. Es ließ sich. Aber zuvor gebrach es mir doch noch an Mut. Der kam später, als eines schönen Sonntags gleich zwei Gedichte von mir in der Presse standen. Im Berliner Tageblatt war abgedruckt: Interview mit mir selbst. Ich bin als Emigrantenkind geboren in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück und denke ich an jene Zeit zurück. Ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im Ersten Weltkrieg kam ich in die 8. Gemeindeschule zu Herrn Rektor May. Ich war schon 6, als ich noch immer dachte, dass, wenn Kriege aus sind, Frieden sei. 2 Oberlehrer fanden mich begabt, weshalb sie mich zwecks Bildung bald entfernten. Doch was wir auf der hohen Schule lernten, ein Volk, die Arier, haben wir nicht gehabt. Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten der Jugend und vom ethischen Niveau. Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber trat nur leider ins Büro. 8 Stunden bin ich dienstlich angestellt und tue eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht. Mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Und in der Vossischen Zeitung stand: Das Ende vom Lied. Ich hör dich gern noch einmal wieder fragen, wie jung ich sei, was ich des Abends tu, und später dann im kaum geborenen Du mir jene 1000 Worte Liebe sagen. Man liebte diese Art der Großstadtlyrik in den 30er Jahren. Das Zeitungsgedicht stand gegen Wirtschaftszeiten und Politik, behauptete sich gegen das übrige Feuilleton und Lokales. Und jedermann las die Stenogramme aus dem Berliner Alltag, deren Reiz in der Vereinigung von Lyrik und Spott, von Gefühl und Ironie liegt. Ich nahm mir also ein Herz und eine Taxe und fuhr zur Feuilleton-Redaktion der Vossischen. Dr. Monty Jacobs maß seine neue Autorin mit erstaunten Brillengläsern. Was da vor ihm stand, im kurzen Sportmantel, die rote Mütze auf windverwehtem Haar, entsprach offenbar nicht ganz der traditionellen Erscheinung würdiger Autoren dieses hochwürdigen Blattes. Aber, sagte er, und mindestens 3 A steckten in diesem Aber. Aber Sie sind doch noch so schrecklich jung. Sind Sie es denn wirklich? Und das sagten sie alle. Max Krell vom Ullstein Verlag, Franz Schönbörner vom Simplicissimus, Karl von Ossietzky und Walter Karsch von der Weltbühne. Unbeschadet der etwas minderjährigen äußeren Erscheinung ging die Dichterei fleißig weiter. Der Herr von Schalter 9 erwirkt zu der Menschheit Segen als Hüter des Schema F. Er tritt seine kleinen Kollegen und kniet vor dem hohen Chef. Des Morgens ganz punkt um 7:30 lenkt er seinen Schritt ins Büro. Er holt seinen Arbeitsrock sachte und setzt sich auf seinen Popo. Dann nimmt er die Stullen aus der Mappe, die schiebt er mit Ruhe und Pläsier in seine verbissene Klappe und faltet das Stullenpapier. Jetzt holt er den Bleistift, den gelben, behördlich genehmigt vom Pult und geht an das Spitzen desselben mit Andacht und stiller Geduld. Er lässt seine Kinder gut bilden, jawohl ja, denn Bildung muss sein, und Eheweibchen Mathilden schickt er in den Wirtschaftsverein. Und erst seine Tochter Emilie, im Herbst wird sie 18 Jahr, die ist der Stolz der Familie, sie geht mit dem Doktor sogar. Und feiert er sein Jubiläum und kriegt er erst seine Pension, dann wäre er für jedes Museum eine Bombenattraktion. Kassenpatienten brüten stumpf auf Wartezimmerbänken, ein jeder mit dem Leiden, das ihn quält. Sie hoffen nicht. Sie sagen, was sie denken. Der kann mir keine neue Lunge schenken, das weiß kein Doktor, was uns richtig fehlt. Die Glocke schrillt, am Fenster kreist ein Brummer, der mit dem Gipsverband riecht nach Karbol. Sie schleppen alle an dem gleichen Kummer und fühlen sich alle gleich als bloße Nummer und ihre Stirnen tragen ein Symbol. Der Arzt, in weißem Kittel, goldener Brille, befühlt den Puls und zuckt die Schultern dann. Tja, lieber Freund, das ist nicht unser Wille. Ruft, ziehen sich an, verschreibt noch eine Pille. Hier ist Ihr Schein, der nächste. Wer ist dran? 1.9.1932. Postkarte an Herrn Dr. Kaleko, Berlin. Heute war ich auf dem Eiffelturm und in der Notre Dame. Paris ist schön, sehr schön. Aber Leben, Leben in Berlin. Damals im romanischen Café. Wir saßen stundenlang bei einem Glas Tee. Beiden ging's damals ziemlich schlecht. Sie lebten nur von Pump, Kurt Weil und Bertolt Brecht. Es schrieb an seinem Marmortisch aus Prag der Egon Erwin Kisch, den rasenden Reporter. Durchs Café ging der Kortner. Friedel saß bei dem Anton Kuh. Tucholsky setzte sich dazu. Damals im romanischen Café. Nicht nur für einen Musiker wie Willi Rose war das Kaffeehaus wichtig. Ohne Kaffeehaus kann man überhaupt keine Literatur machen. Dort entwickelt der Mensch seine verborgenen Eigenschaften und Wunschträume, wusste der Verleger Bruno Cassira zu berichten. Das Kaffeehaus erspart uns sozusagen eine Wohnung, die man nicht unbedingt haben muss, wenn man ein Kaffeehaus hat, meinte dagegen der Journalist Egon Erwin Kisch. Im romanischen Café brachte der Zeitungsjunge schon bald eine nette Anzahl von Zeitschriften, in denen mein Name zu finden war. Wenn die junge, rassige Dame im romanischen Café, dem Treffpunkt der Literaten, auftauchte und Kess Berlinern sich in die Diskussionen einschaltete, konnte ihr keiner widerstehen. Klabund soll immer versucht haben, ihren Redefluss einzudämmen, aber Tucholsky soll ihn beruhigt haben. Nun las ich auch im Rundfunk und trat sogar in einem literarischen Kabarett auf. Im Küka, neben dem romanischen Café in der Budapester Straße. Dieses denkwürdige Künstlerkabarett an der Gedächtniskirche war so eine Art Talentwiege. Dort vernahm man zuerst die scharfen Pointen des schon berühmten Erich Kästner. Werner Fink trat dort auf und Annemarie Hase, die ihren Tucholsky Kess ins Lokal schmetterte. Ringelnatz wurde rezitiert und Walter Mehring gesungen. Die Diseuse Marianne Oswald trug ihre kaum mehr zweideutigen Chansons und Songs à la Drei-Groschen-Oper vor. Mancher junge Dichter und Bühnenheld begann dort seine Karriere. Denn so winzig das Podium des alten Küker auch war, seine Resonanz war enorm. Hier also las auch ich und starb allabendlich vor Lampenfieber und Schüchternheit. Vor dem Mikrofon, das ging noch. Aber vor so viel fremden Augen, die einen anstarrten. Da war es doch leichter, Gedichte und Chansons für andere zu schreiben. Das tat ich denn auch. Ich singe, wie der Vogel singt, beziehungsweise sänge, lebt er wie ich, vom Lärm umringt, ein Fremder in der Menge. Gehöre keiner Schule an und keiner neuen Richtung, bin nur ein armer Großstadtspatz im Wald der neuen Dichtung. Weiß Gott, ich bin ganz unmodern. Ich schäme mich zu Schanden. Zwar liest man meine Verse gern, doch werden sie verstanden? Das Angebot für meine erste Buchveröffentlichung hatte ich von Kiepenheuer erhalten. Aber ein Journalist im romanischen Café fragte, ob ich wüsste, dass Franz Hessel sich viele meiner Gedichte ausgeschnitten habe und auch Unveröffentlichtes von mir sehen wollte. Ich kannte und liebte Hessels Bücher über Paris und Berlin, ahnte aber nicht, dass er auch Lektor des Rowohlt Verlages war. Und so wählten wir Gedichte aus, die unter dem Titel »Das lyrische Stenogrammheft« bei Rowohlt erschienen. Vielleicht muss man gebürtiger Berliner sein, um zu spüren, wie treffsicher im Ton Kalekos kleiner Havel-Ansichtskarte das Lebensgefühl in der Reichshauptstadt kurz vor Hitler fixiert. Genau jener Berliner Sarkasmus, der eingeborene Gefühligkeit Kess kaschiert, zarte Bosheit, die soziale Trivialität anerkennt und verhöhnt. Der Mond hängt wie ein Kitschlampion am märkischen Firmament. Ein Dampfer namens Pavillon kehrt heim vom Wochenend. Ein Chor klingt in die Nacht hinein, da schweigt die Havel stumm. Vor einem Herrn Gesangsverein kehrt manche Krähe um. Vom Schanktisch schwankt der letzte Gast, verschwimmt der letzte Ton. Im Kaffeegarten Waldesrast plärrt nur das Grammophon. Von Boten flüstert's hier und dort, die Pärchen ziehen nach Haus. Es artet jeder Wassersport zumeist in Liebe aus. Man entledige sich doch des Wahns, dass es auch nur in der Hauptsache die großen Geschehnisse seien, die den Menschen bestimmen. Tiefer und dauernder beeinflussen ihn die winzigen Katastrophen, aus denen der Alltag besteht. Aber über den Alltag zu schreiben, heißt, seine Umwelt genau zu beobachten. Nichts ist zu gewöhnlich. Die Maschine heißt Continental, römisch 2. Das Mädchen, Fräulein Siebert. Zumindest zwischen 9 und 5. Nach Feierabend gibt es auch einen Vornamen. Inge, Lore oder Elisabeth. Von zärtlichen Abkürzungen, die sein Vorrecht sind, ganz zu schweigen. Die haben nichts zu suchen zwischen Stenogrammblock, Firmenbogen und Kohlepapier. Keine Privatgedanken in der Geschäftszeit, bitte sehr. Sonst gibt's Tippfehler. Punkt 9 beginnt der Betrieb. 9.10 Uhr, ausgeschlafen oder müde, keinen geht das an, klappern die schmalen Finger des Mädchens schon herum auf der stählernen Schreibkiste. Tipp, tipp, kick, tipp, tipp, kick, ein sanftes Klingeln, ping, wir zeichnen mit vorzüglicher Hochachtung. Im ersten Brief kommt ein Gähnen auf je ein Komma. Im zweiten beginnt man den Ärger über die prall gefüllte U-Bahn langsam zu verwinden. Mascha Kaleko hat gegenüber den Schriftstellerkollegen, die gleich ihr den angestellten Alltag thematisieren, die besondere Chance der Nähe zu ihrem Gegenstand. Sie hat den Blick der Betroffenen und schreibt unmittelbar aus der Perspektive der kleinen Leute. Inserat. Mannequin gesucht, 42er Figur, leichte, angenehme Arbeit. Wir leben am Tage von Stullen und Tee, denn das ist billig. Manch einer spendiert uns ein feines Souper, ist man nur willig. Was nützt schon der Fummel aus Crepe-Satin? Du bleibst, was du bist, nur ein Mannequin. Da gibt's nichts zu lachen. Wir rechnen, ob's Geld noch bis Ultimo langt und müssen trotzdem, weil's die Kundschaft verlangt, das sorglose Püppchen machen. Die Beine, die sind uns Betriebskapital. Gehalt, so hoch wie die Hüften schmal. Bedingung, stets voll schlank, diskret und lieb. Denn das ist der Firma Geschäftsprinzip. Und wird mal ein Wort nicht gewogen, dann sei nicht gleich prüde und schrei nicht gleich, nee, das gehört doch nun mal zum Geschäftsrenommee und ist im Gehalt einbezogen. Dagegen Kinder reicher Leute. Sie wissen nichts von Schmutz und Wohnungsnot, von Stempeln gehen und arme Leute Küchen. Sie ahnen nichts von Hinterhausgerüchen, von Hungerlöhnen und von Trockenbrot. Sie wohnen meist im herrschaftlichen Haus, zuweilen auch in eleganten Villen. Sie kommen nie in Kneipen und Destillen und gehen stets nur mit dem Fräulein aus. Sie rechnen sich schon jetzt zur Haute Volée und zählen Armut zu den größten Sünden. Nicht mal ein Auto? Nein, wie sie das finden. Ihr Hochmut wächst mit Papis Portemonnaie. Sie kommen meist mit Abitur zur Welt, zumindest aber schon mit Referenzen, und ziehen daraus die letzten Konsequenzen. Wir sind die Herren, denn unser ist das Geld. Mit 14 finden sie, der Armen los, sei zwar nicht gut, doch werde übertrieben. Mit 14 schon. wenn sie doch 14 blieben. Jedoch, die Kinder werden einmal groß. Alles, was ungerecht ist, ertrage ich nicht und wende mich deshalb auch in Gedichten gegen Ungerechtigkeiten. Ich bevorzuge die sozialkritische Linie. Mascha Kalekos Gedichte über die kleinen Leute im Beruf sind Satiren über die Anpassung an die Gesellschaft und über den Widerstand gegen sie. Die moderne Gesellschaft in ihrer Struktur und ihren Herrschaftsverhältnissen, zunehmend undurchschaubar für den Einzelnen, wird in der sozialen Rolle erfahrbar. Bewegt doch auch mein Gedicht sich nur selten in sogenannten höheren lyrischen Gefilden, sondern treibt sein Unwesen vorzugsweise in den, sagen wir mal, Niederungen der täglichen Umgangssprache, dem gefühlsbetonten Volkslied und ist dem satirischen Bänkelsänger näher als etwa dem pompösen Ideal klassischer Formkunst. Und preist man die Kleider des Kaisers voll Takt, dann trittst du ins Näpfchen. Der Kaiser ist nackt. Man darf ein Gedicht nicht eher loslassen, ehe das Gedicht einen loslässt. Eine ganz junge, großstädtische Dichterin ist Mascha Kalekó. Es sind zwei Büchlein von ihr erschienen mit Versen und kleinen Prosastücken. Das lyrische Stenogrammheft 1933 und Kleines Lesebuch für Große 1934, beide im Verlag Ernst Rowohlt. Es ist eine aus Sentimentalität und Schnoddrigkeit gemischte, selbstironisierende Dichtung. Launisch und spielerisch, direkt von Heinrich Heine abstammend. Hermann Hesse über neue deutsche Bücher. Seit 10 Uhr morgens blick ich still zur Türe. Nun ging der Geldbriefträger auch vorbei. Ein Pfandschein und ein Fahrscheinheft vom Mai sind meine wertbeständigen Papiere. Der Hauswirt wird allmählich ungeduldig und meine Winterjacke leicht defekt. Der Waschfrau bin ich schon 8,70 schuldig und sie mir den gebührlichen Respekt. Der Sommer ist schon lange fortgezogen und selbst die Zimmerlinde ging mir ein. Auch mit dem Goldfisch hat man mich betrogen. Jetzt stehe ich am Fenster ganz allein. Das Fräulein vis-à-vis klopft die Matratzen. Ein Bettler singt, nicht schön, doch ziemlich laut. Vor meinem Fenster zanken sich zwei Spatzen. Erst waren's 6, doch 4 sind abgebaut. Ich könnte, wenn ich könnte, manches sagen. Doch Armut ist der Güter höchstes nicht. Bei leergebranntem Herd und dito Magen schreibt man nicht mal ein lyrisches Gedicht. Im Kino bin ich lange nicht gewesen und Bücher kaufen ziemt dem reichen Mann. Ich darf noch höchstens eigene Werke lesen, was man wohl kaum Vergnügen nennen kann. Es soll ja irgendwo noch Leute geben, die im Expresszug nach dem Süden reisen. Mein Schicksal rollt auf toten Nebengleisen und Zugverspätung hat dies bisschen Leben. Es ist eine Art der Dichtung, die in neuerer Zeit nicht sehr häufig war und heute in Deutschland nach dem Ausscheiden der Juden eigentlich ganz verschwunden ist. Die Verse und Prosaskizzen der jungen Dame entsprechen in ihrer ganzen Lebensstimmung trotzdem einem großen Teil der großstädtischen Jugend und finden bei ihr ein starkes Echo. Manchmal sehe ich auf zu Sternmillionen. Ob das Glück stets hinter Wolken liegt? Ach, ich möchte in den Nächten wohnen, wo kein Morgen um die Ecke biegt. Unser Schicksal lauert hinter Bergen. Schönes Jenseits, das wir nicht verstehen. Unsere Großen gleichen noch den Zwergen. Und nichts bleibt uns als empor zu sehen. Gibt es Träume, die noch nicht zerrissen? Gibt es Glück, das hielt, was es versprach? Ach, wir Dummen werden's niemals wissen. Und die Klugen forschen nicht danach. Es ist eine Stimmung voll Jugend und zugleich voll Ernüchterung. Eine verfrühte Enttäuschung und heimliche Verzweiflung. Man ist voll Gefühl und Sehnsucht, weiß damit aber wenig anderes anzufangen, als darüber zu spotten. Man möchte gern an irgendetwas glauben und weiß nicht an was. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die 9-mal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Diese kleinen Dichtungen sind auf eine graziöse und sympathische Weise von echter Jugendlichkeit, hinter der so viel Traurigkeit und Sehnsucht nach einem echteren Leben steckt. Montag hat die Welt noch kein Gesicht und kein Mensch kann ihr ins Auge sehen. Montag heißt schon wieder früh aufstehen, Training für das Wochenschwergewicht. Und die Bahnen brausen, das Auto kläfft, die Arbeit marschiert in den Städten. Alle Straßen hallen wieder von Betrieb und Geschäft und die Riesensummen wachsen in ein unscheinbares Heft, doch nie in das Heft des Proleten. Schlagerlied vom Sonntag noch im Ohr, denkt man ungern an Bürogehälter. Montag hat ein kleiner Angestellter mittags Krach und abends gar nichts vor. Nur der Motor rasselt, der Hammer dröhnt, der Werktag kutschiert ohne Pause. Theater locken, der Luxus höhnt, doch man ist ja längst ans Verzichten gewöhnt. Wer kein Geld hat, bleibt brav zu Hause. Montags gähnt sogar das Portemonnaie und es reicht noch grad für die Kantine. Später, nach Ladenschluss, geht man mit dulder Miene resigniert vorbei am Stammcafé. Und die Stunden laufen, der Tag verweht, müde hockt man in seinen vier Wänden. Und dann kommt man ins Denken, wie das so geht. Man findet die Zeit ein bisschen verdreht und fragt sich, wie wird das wohl enden? Überall in Betrieben und Büros, auf dem Weg zur Arbeit und erst recht nach Feierabend konnte man beobachten, dass sich die Beziehungen zwischen den Geschlechtern erfreulich veränderten. Sie gingen unbefangener miteinander um, erinnert sich Axel Eggebrecht in seiner Zwischenbilanz einer Epoche. Großstadtliebe. Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen und gibt sich irgendwann ein Rendezvous. Ein Irgendwas. Es ist nicht genau zu nennen, verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen. Beim zweiten Himbeereis sagt man sich du. Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage das Leuchten froher Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage, man teilt die Freuden der Gehaltszulage. Das Übrige besorgt das Telefon. Die Mädchen und Frauen nahmen die neue Freizügigkeit selbstbewusst in Anspruch. Im lärmenden Trubel der Millionenstadt ereignete sich so etwas wie eine stille Revolution. Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen. Zu Hause geht es nicht, man wohnt möbliert. Durch das Gewirr von Lärm und Autorasen, vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen, geht man zu zweien still und unberührt. Man küsst sich dann und wann auf stillen Bänken, beziehungsweise auf dem Paddelboot. Erotik muss auf Sonntag sich beschränken. Wer denkt daran, an später noch zu denken? Man spricht konkret und wird nur selten rot. Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen und schickt auch keinen Pagen sich ins Haus. Hat man genug von Weekendfahrt und Küssen, lässt man's einander durch die Reichspost wissen. Per Stenografenschrift ein Wörtchen aus. Ich sehe dich, vergangene schöne Jahre und wie die Zeit uns durch die Finger rinnt. Auch ich bin längst nicht mehr das große Kind. Ich glaube nicht mehr an das Wunderbare. Ich hatte fast gelernt, mich zu begnügen. Zuweilen ist es gut, sich zu belügen. 1936 zieht Mascha mit ihrem Mann, Dr. Saul Kaleko, nach Charlottenburg in die Bleibtreustraße 1011. Kannte sie da schon Chemio Vinava? Als begnadeter Musiker war er Chorleiter im Friedenstempel der Berliner jüdischen Gemeinde. Er kam aus einer chassidischen Familie, sah sehr gut aus und konnte wunderbar singen, schreibt in seinen Memoiren der später mit ihm befreundete Gad Granach, Sohn des Schauspielers Alexander Granach. Chemio Vinava ist ein Künstler, ein faszinierender Mann, aber völlig lebensuntüchtig. Mascha erwartet ein Kind von ihm. Als wir zu dritt die Straße überquerten, wurde sogar die Verkehrsampel rot. Umstellt von der Meute abgasschnaubender Wagen, ergriff ich den Arm des einen, der rechts von mir ging, nicht den des anderen, dessen Ring ich trug. Als wir zu viert uns jenseits der Kreuzung trafen, wussten es alle. Der eine, der andere, das Schweigen und ich. Geburtsurkunde, Standesamt Berlin-Charlottenburg 1. Eviatar Alexander Kaleko ist am 28. Dezember 1936 in Charlottenburg geboren. Vater Saul Aaron Kaleko, Lehrer, Doktor der Philosophie, Mutter Golda Malka, geborene Engel. Ich stehe hier an meines Kindes Wiegen und ohne Wort dankt es in mir. Dir will ich meines Liebsten Augen geben und seiner Seele flammenreiches Glühen. Ein Träumer wirst du sein und dennoch kühn verschlossene Tore aus den Angeln heben. Ich kann vor keinem Abgrund dich bewahren. Hoch in den Wolken hängte Gott den Kranz. Nur eines nimm von dem, was ich erfahren. Wer du auch seist, nur eines. Sei es ganz. Saul Kaleko widersetzt sich einer Trennung oder gar einer Scheidung von Mascha, selbst als er erfährt, dass das Kind, das seinen Namen trägt, nicht sein Sohn ist. Es ist so anders als in früheren Tagen. Wir spüren beide stumm. Das ist der Rest. Frag doch nicht so. Es lässt sich vieles sagen, was sich im Grunde doch nicht sagen lässt. Du gingest fort. In meinem Zimmer klingt noch leis dein letztes Wort. Schöner Stunden matter Schimmer blieb zurück, doch du bist fort. Das alles ist vorbei, es ist zum Lachen. Bist du ein anderer oder liegt's an mir? Vielleicht kann keiner von uns zweien dafür. Man glaubt oft nicht, was ein paar Jahre machen. Oft noch höre ich ungesprochen, stumm versinken manches Wort. Oft noch das gewohnte Pochen an der Tür. Doch du bist fort. Ich möchte wieder deine Briefe lesen, die Worte, die man liebend nur versteht. Jedoch mir scheint, heut ist es schon zu spät. Wie unbarmherzig ist das Wort gewesen. Mascha kann nur sich selber treu bleiben und verlässt Saul Kaleko im Oktober 1937. 10. November 1937. Saul Kaleko an Mascha. Hiermit bestätige ich, dass ich damit einverstanden bin, dass unser Kind auch nach erfolgter rechtsgültiger Scheidung einstweilen bei dir verbleibt und du auch berechtigt bist, dasselbe bei einer Auswanderung ins Ausland mitzunehmen. Aus der Vogelperspektive denke ich zuweilen an mein voriges Leben. Möchte ich die Schwingen breiten und entschweben. Denn in dem jüngst verflogenen Leben war im K. ein Vogel, kein hochnobler A., nur so ein Feld- und Wald- und Wiesenstar, den jemand eingefangen und dressiert, dass er gleich Menschen Worte repetiert. In jener Star-Existenz, wie litt ich so oft an meinem kurzgestutzten Fittich, durch den die Menschen mich im Fluge hemmten und mir die Sturmflut der Gefühle dämmten. Wär ich ein Mensch, ich ließe mich nicht zähmen. Doch nun als Mensch, im Hauptberuf Poet, erleb ich, was kein Vogelhirn versteht. So völlig unbekannt in der Natur ist jener Käfig, den man nennt Zensur. Dies darfst du nicht singen und jenes nicht sagen. Und für das musst du erst um Genehmigung fragen. Und kratzt man sich ehrlich, wo es jedermann juckt, das ist staatsgefährlich und wird nicht gedruckt. So bleibt man am Ende genau, was man war. Ein fittig gestutzter, verdutzter Star. Berlin, den 12.01.1937. Sehr verehrte, gnädige Frau, am 11. Januar erhielt ich das in Abschrift beiliegende Schreiben. Ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie mich nun in dieser Sache einmal anrufen würden. Mit besten Grüßen, Ihr Ernst Rowohlt. Der Präsident der Reichsschrifttumskammer an den Rowohlt Verlag. Betreff Mascha Kaleko. Erstens, ich setze Sie davon in Kenntnis, dass ich das Buch Lyrisches Stenogrammheft der oben genannten Autorin in die Liste gemäß § 1 meiner Anordnung über schädliches und unerwünschtes Schrifttum vom 25.04.35 eingereiht habe. Jegliche Weiterverbreitung der Schrift ist damit untersagt. Ich ersuche Sie, den Vertrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen und etwa noch im Verkehr befindliche Exemplare zurückzurufen. Über das Veranlasste ist mir innerhalb von 8 Tagen nach Eingang des Schreibens Zweitens. Nachricht zu geben. Ich bitte um Mitteilung, wie viele Exemplare, roh broschiert gebunden, der Druckschrift »Kleines Lesebuch für Große« der gleichen Autoren Sie noch am Lager haben und ob Sie eine Neuauflage des Buches planen. Drittens. Ich teile Ihnen mit, dass Frau Mascha Kaleko bereits am 8. August 1935 aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden ist. wonach ihr jede weitere schriftstellerische Tätigkeit untersagt ist. Januar 1938. Avitar, du bist jetzt ein Jahr alt. Dein Vater hat dieses kleine Buch gekauft und wir wollen beide dann und wann hineinschreiben für dich. Wenn du später einmal alles lesen kannst, wirst du wie durch einen Türspalt hineingucken in die Jahre, die deinem Bewusstsein noch verschlossen waren. Draußen liegt Schnee und die anderen feiern Neujahr. Dein Vater ist in der Synagoge. Er dirigiert dort sehr ungern den Chor, aber er muss Brot verdienen. Brot für uns drei. 22. Januar 1938. Die Ehe von Saul und Mascha Kaleko wird in beiderseitigem Einverständnis geschieden. Mascha behält den Namen Kaleko als Künstlernamen bei. Wenige Tage später heiratet sie Chemio Vinaver. Ich liebe dich, trotz Ehering und Sorgen, und Heimat ist nur, wo ich mit dir bin. Fühle ich mich heimlich doch als Königin, auch wenn uns Wirt und Bäcker nichts mehr borgen. Musik ist, wo du bist, dein Stirb und Werde. Ja, selbst der Kummer trägt ein schönes Kleid. Viel lieber noch ist mir der Träumerleid als sattes Glück der wohlversorgten Herde. 1. Februar 1938. Ich gehe langsam aber sicher zugrunde. Ich weiß nicht, warum wir uns gegenseitig das Leben verbittern. Entweder er liebt mich nicht mehr, er schwört, dass das nicht stimmt. Oder er ist ein Mensch, der für das Zusammenleben im Alltag nicht geschaffen ist. Wenn du mich einmal nicht mehr liebst, lass mich das ehrlich wissen. Dass du mir keine Lüge gibst, noch Trug in deinen Küssen. Wenn du mich einmal nicht mehr magst und geht mein Herz in Scherben, dass du nicht fragst, noch um mich klagst. Ich kann so leise sterben. Er ist je zornig und wenn er in Erregung kommt, kennt er keine Grenze. Und ich bin nicht gewohnt, jedes Wort, das aus meinem Munde kommt, zu prüfen, ob es vielleicht ihn beleidigen könnte. Unser Streit kommt aus Lächerlichkeiten. Apropos Krach. Wenn zwei sich zanken, mit oder ohne Grund, gleich ist ihr Mund voll kalter Worte, ihr Kopf voll böser Gedanken. Streitsucht kennt keine Schranken, Zank ist Gefecht. Man kann sich zanken über Schiller, Liebe oder Kaffeeflecke. Feindlich sitzt jeder in seiner Ecke und hat Recht. Ich fühle, wie alles zerbricht. Ich habe alle Brücken zu meinem früheren Dasein abgebrochen. Ich hatte geglaubt, unser Leben würde sein wie im Paradies. Und bis auf Geldnot und die Verachtung der Spießer würde uns nichts fehlen. Wir haben ein herrliches Kind, das Schönste und Liebste auf Gottes Welt. Wir haben ein Dach über dem Kopf und Brot, aber wir haben keinen Frieden. Ich forsche in mir nach Schuld, weil er sagt, nur ich sei schuld an allem. Aber ich kann nichts finden. Die Strafe, die ich oft verdient, gestehen wir es offen, ist sonderbarerweise nie ganz pünktlich eingetroffen. Der Lohn, der mir so sicher war, nach menschlichem Ermessen, der wurde leider offenbar vom Himmel ganz vergessen. Doch Unglück, das ich nie bedacht, Glück, das ich nie erhofft, sie kamen beide über Nacht. So irrt der Mensch sich oft. Alle unsere blassen Tage türmen sich in stiller Nacht hoch zu einer grauen Mauer. Aller leeren Stunden Trauer fassen nach den bunten Scherben, und im Schatten blasser Tage leben wir, weil wir nicht sterben. Wenn er schreit, denke ich, und das ist die große Liebe, um die alle Welt uns beneidet. Ich habe einen ungeliebten Mann verlassen, um dem geliebten Mann zu folgen und um meinen und meines Kindes Frieden bei ihm zu finden. Ich habe keine Heimat gefunden und keinen Frieden. Und er auch nicht, wie er sagt. Und so entspringt ein Zank nach dem anderen. Ich habe mehr gelitten in den letzten 2 Jahren, als es menschenmöglich ist. Ich habe gelitten unter der Lebenslüge, die ich begangen habe, jahrelang, weil ich musste. Aber ich habe mich geirrt, als ich hoffte, es würde alles gut werden, wenn ich mit ihm mein Leben beginnen kann, in Wahrheit und in Liebe. Das ist meine Enttäuschung im Leben. Die Stille sickert leise durch Türenritzen und bleibt dann stumm auf kahlen Bänken sitzen. Der Abend lässt sich sehr viel Zeit. Durch meine Stube kriecht die Einsamkeit. Wenn ich die Kraft hätte, fortzugehen mit dem Kind irgendwohin, das wäre ich meinem Stolz schuldig. aber noch habe ich diese Kraft nicht. Er ist der Vater für mein Kind, wie ich ihn mir erträumt habe. Aber leider nicht der Mann für mich. Da draußen hält der Regen Monolog. Wie ging das Lied, das einst mich zu dir zog? Klang ein Lied, das ist verweht. Die Ecken sind mit Schatten angefüllt. Ich bin allein mit meinem Spiegelbild. Tief schweigt der Raum, nur Dielen knarren. Man soll im Dunkeln nicht in Spiegel starren. 2. Februar 1938. Eine Trennung würde ihm zeigen, was er verloren hat. Aber wenn ich mich einmal durchgerungen hätte, würde ich auch nie mehr zurückkehren. Ich liebe ihn so sehr. Er liebt mich auch, nicht weniger, aber die Ausdrucksform seiner Liebe ist anders als die meine. Er hat die Erziehung meiner Eltern, die sich auch geschämt hätten, einander Blumen zu schenken. Ich aber möchte ihm die Welt zu Füßen legen. Wer mehr liebt, leidet mehr. Lass mich das Pochen deines Herzens spüren, dass ich nicht höre, wie das meine schlägt. Tu vor mir auf all die geheimen Türen, da sich ein Riegel vor die meinen legt. All meinen Schmerz ertränke ich in Küssen. All mein Geheimnis trag ich wie ein Kind. Ich bin ein Blatt, zu früh vom Baum gerissen. Ob alle Liebenden so einsam sind? Weil deine Augen so voll Trauer sind und deine Stirn so schwer ist von Gedanken, lass mich dich trösten, so wie man ein Kind im Schlaf einsinkt, wenn letzte Sterne sanken. Die Sonne rufe ich an, das Meer, den Wind, dir ihren hellsten Sommertag zu schenken, den schönsten Traum auf dich herabzusenken, weil deine Nächte so voll Wolken sind. Und wenn dein Mund ein neues Lied beginnt, dann will ich's Meer und Wind und Sonne danken. 28. Februar 1938. Es ist alles wieder gut. Chemio ist ein sehr meschuggener, aber der Liebste. Er und das Kind, das ist das Beste auf dieser Welt. Komm, lass die Tür mich leise nach dir schließen. Der Tag war schwer, mag ihr nun draußen stehen. Lass nur den Regen ruhig weiter fließen. Wir sind zu zweien. Was kann uns schon geschehen? Zweites Kapitel. Im amerikanischen Exil. Einmal sollte man seine 7 Sachen fortrollen aus diesen glatten Geleisen. Man müsste sich aus dem Staube machen und früh am Morgen unbekannt verreisen. Am Kreuzweg fragte er die Sphinx: Gehe ich nach rechts? Gehe ich nach links? Sie lächelte. Du gehst die Bahn, die dir bestimmt war in dem Plan. Links braust der Sturm, rechts heult der Wind. Du findest heim ins Labyrinth. Du, den ich liebte, lange bevor er war, den Unvernunft und Liebe nur gebar, der blassen Stunden Licht und Himmelslohn, mein kleiner Sohn. Du hattest gerade deinen ersten Zahn, da setzten sie aufs Dach den roten Hahn. Der schwarze Mann, die bittere Medizin, sie hieß Berlin. Du lerntest wieder aufstehen, wenn man fällt. Dein Kinderwagen rollte um die Welt. Ich leg dies Buch in deine kleine Hand, du Emigrant. Aus dem Tagebuch der Mascha Kaleko. Die Reise. Bis Hamburg, das erste süße Kapitel mit dem Kind. Nach Wochen das erste Mal, dass wir beide allein ihn hatten, ganz für uns. im bequemen Abteil Zweiter. Denn Emigranten aus Deutschland fahren nur Zweiter, weil das Geld ohnehin nichts wert ist. Am nächsten Morgen mein Rundgang zum Reisebüro, zur Bahn und zur Bank, wo alles klappte, sodass wir wahrhaftig für die Reise nach Paris Devisen hatten, wie im Märchen, 1938. 14 Tage Paris. Meistens Dom und Hotel, angebunden tagsüber beim Kleinen. Nachts nur schlechten Gewissens fort von ihm. Hauptvergnügen? Kein Museum. Über allem aber groß geschrieben, dennoch haben wir Paris erlebt. Die Fahrt ins Exil ist The Journey of No Return. Wer sie antritt und von der Heimat träumt, ist verloren. Er mag wiederkehren, aber der Ort, den er dann findet, ist nicht mehr der gleiche, den er verlassen hat. Und er ist selbst nicht mehr der gleiche, der fortgegangen ist. Der Schriftstellerkollege Karl Zuckmayer, ebenfalls aus Deutschland verjagt. Am 14. Oktober 1938 bestiegen wir die Britannic in Le Havre. Ein mäßig gutes Schiff. Überfahrt. Kein Herz, das dort am Ufer um uns weint. Nur Wind und Meer, die leise uns beklagen. Lass uns dies alles zu zweien tragen, dass keine Träne freue unseren Feind. Sei du im Dunkel nah, mir wird so bang. Ich habe Vaterland und Heim verlassen. Es wartet so viel Weh auf fremden Gassen. Gib du mir deine Hand, der Weg ist lang. Und wenn das Schiff auf fremder See zerschellt, wir sind einander mit dem Blut verschrieben. Wir haben keinen Freund auf dieser Welt. Uns bleibt das eine nur, uns sehr zu lieben. 23. Oktober 1938. Wir sind in New York angekommen. New York ist eine großartige Wüste. Eine dem Untergang geweihte Einsamkeit, in der ein Fremder inmitten von Millionen Menschen vereinsamt. Jedermann scheint davon besessen zu sein, die Pflichten zweier Lebensspannen in nur einer erfüllen zu wollen. Und so hat er es eilig, eilig, eilig. Und findet nie die Zeit, etwas für sich selbst zu tun, was keine Dollars, Pflichten, Business beinhaltet. Walt Whitman, ohne den die moderne amerikanische Lyrik des 20. Jahrhunderts nicht denkbar wäre. Die ersten New Yorker Eindrücke. Alles ist anders, als wir es uns in Europa vorgestellt haben. Vieles besser, manches böser. Alles war neu und darum, manches nur darum, bezaubernd. Die Wolkenkratzer mitten aus der Nebelinsel aufragend. Die hohen Türme funkelnder Lichtfenster. Ein bisschen wie Lust an Jahrmarktstreiben, Karussell und Lampion erfasst mich beim Anblick des abendlichen Gewimmels am Broadway. An Musik haben wir in den ersten Wochen viel Negergitarre gehört und Orchesterkonzerte. Teils schön, teils mäßig. Für Remjo müssten hier Möglichkeiten sein. Beide sind in einem Alter, in dem man noch Hoffnung auf einen Neubeginn haben kann. Mascha ist 31 und ihr Mann Remjo 42 Jahre alt. Ihre New Yorker Adresse von 1938 bis 1940? New York City, 378-385 Central Park West. Die Kirchen des Bezirks, in dem wir wohnen, bedienen circa 20 Konfessionen. Und selig wird bei Chor und Orgelton ein jeder Mann nach seiner Konfession. So gegen Mittag legen 6 Millionen, vielleicht nur 5, die Comics aus der Hand. Und Vater lauscht, getreu der Tradition, dem Gotteswort der Radiofunkstation. Miss Teenage hart, geschniegelt und gebügelt, der Ausgehschmuck, echt Woolworth, glitzert toll. Von Eros, so wie Mr. Ford beflügelt, Kaugummi wiederkäuend, naht Apoll. Vom ersten Martini zum letzten Kaffee rollt alles sich ab nach bewährtem Klischee. Denn was sich schickt und wann, wenn zwei sich lieben, ist Gott sei Dank ausführlich vorgeschrieben und führt, sofern man diplomatisch war, zum Happy End, das heißt zum Traualtar. Ein Überbleibsel längst verschollener Art leid ich am Klima dieser Gegenwart. Verzeihen Sie den Ausflug ins Private. Schluss der New Yorker Sonntagskantate. Wohin ich immer reise, ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voller Sehnsucht, die Hände voller Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland. Die Wälder sind verschwunden, die Häuser sind verbrannt. Hab keinen mehr gefunden, hat keiner mich erkannt. Und als der fremde Vogel schrie, bin ich davon gerannt. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland. Nimm das Dasein als Bewährungsfrist, ohne Klagen, ohne Fragen. Schweigend steig hinauf die dunklen Treppen, weil es immerhin noch leichter ist, sein Kreuz zu tragen, als es zu schleppen. Einer Negerin im Harlem Express. Immer möchte ich dich leise fragen. Weißt du, dass wir beide heimlich Schwestern sind? Du des Kongos dunkelbraune Tochter, ich Europas blasses Judenkind. Aus Maschas Tagebuch, 27.01.39. Es ist wie ein Wunder, dass wir noch den schrecklichen Hitler-Pogrom vom 11. November entronnen sind. Die Nachrichten aus Deutschland sind entsetzlich. Das wirft einen langen Schatten auf uns, diesem Schicksal um Haaresbreite Entronnenen. Ich hatte einst ein schönes Vaterland. So sang schon der Flüchtling Heine. Das seine stand am Rhein, das meine auf märkischem Sand. Die Nachtigallen wurden stumm, sahen sich nach sicherem Wohnsitz um und nur die Geier schreien hoch über Gräberreihen. Mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach. Den lebensmüden Dichter fragte einst Madame, wo es in der Welt am besten ihm gefällt. Der schwieg nicht lange, überall, Mon Am, an jedem Orte, nur nicht in der Welt. Liebes fremdes Land, Heimat du, wie vielte? Park so grün wie dort, wo als Kind ich spielte. Erster Duft im Strauch, schüchterne Platanen. Müsst ihr immer mich an daheim gemahnen? Alles um mich her blüht im Sonnenlicht. Doch der Frühling hier ist mein Frühling nicht. Sagtest du daheim? Räuber sind gekommen, haben Licht und Luft und daheim genommen. Jene Sehnsucht nach der alten Heimat ist, wer hätte das nicht schon erfahren, nur ein Drittel Heimweh nach dem Lande und zwei Drittel nach vergangenen Jahren. In jenem Land, das ich einst Heimat nannte, wird es jetzt Frühling wie in jedem Jahr. Die Tage weiß ich noch, so licht und klar, weiß noch den Duft, den all das Blühen sandte, doch von den Menschen, die ich einst dort kannte, ist auch nicht einer mehr so, wie er war. Auch ich ward fremd und musste oft Danke sagen, weil ich der Kinderspiel nicht hier gespielt, der Sprache tiefste Heimat nie gefühlt, in Worten, wie die Träumenden sie wagen. Doch Dank der Welle, die mich hergetragen, und Dank dem Wind, der mich an Land gespült. Sagst du auch Stars, sind's doch die gleichen Sterne. Und Moon, der Mond, den du als Kind gekannt. Und Gott hält seinen Himmel ausgespannt, als folgte er uns nach in fernste Ferne. Des Nachts im Traum nur droht die Mordkaserne. Und du ruhst aus vom lieben Heimatland. September 1939. Krieg in Europa. Die Juden sind das erste Opfer. Überall. Von den Verwandten in Polen kein Wort. Wir sind hier auf einer Insel. Verschont. Einstweilen noch. Wie lange? Meine Welt hat sich verengt auf zwei Menschen. Chemio und Eviatar. Sie hat sich dennoch erweitert. Ich arbeite nichts für mich, bin ganz dem zugewandt, was Chemios Arbeit angeht und Eviatars kleines Glück. Und ich fühle, es ist gut so. Dieser Zeitabschnitt, obgleich mein unproduktiver, ist sehr ausgefüllt. Das äußere Leben ist, obgleich sehr ungesichert in finanzieller Hinsicht, doch relativ gut. Wir führen kein Immigrantendasein. Wohnung etc. ist mehr, als wir je hier für uns erwarteten. Chemios Arbeit ist der Mittelpunkt, von dem alles abhängen wird. Nach einigen Auftritten mit seinem Chor in verschiedenen Veranstaltungen wird er Ende Oktober sein erstes Konzert geben. Auf eine Rundfrage zum Thema »Die Leistung der Frau in der Kultur« zu Deutsch, die klägliche Leistung der Frau. Meine Herren, wir sind im Bilde. Nun, Wagner hatte seine Cosima und Heine seine Mathilde. Die Herren vom Fach haben allemal einen vorwiegend weiblichen Schatz. Was uns Frauen fehlt, ist des Künstlers Frau oder gleichwertiger Ersatz. Mag sie auch keine Venus sein mit lieblichen Rosenmund, so tippt sie die Manuskripte doch fein und kocht im Hintergrund. Und gleicht sie auch nicht Rautendelein im wallenden Lockenhaar, so macht sie doch täglich die Zimmer rein und kassiert das Honorar. Wenn William Shakespeare fleißig schrieb an seinen Königsdramen, ward er fast niemals heimgesucht vom Bund belesener Damen. Wenn Siegfried seine Lanze zog, Don Carlos seinen Degen, er ging nur selten an ihn den Ruf, den Säugling trocken zu legen. Petrarkas Seele, weltentrückt, ging ans Sonett stutzen, ganz unbeschwert von Pflichten, wie etwa Gemüseputzen. Doch schlug es Mittag, kam auch er, um seinen Kohl zu essen, beziehungsweise das Äquivalent in römischen Delikatessen. Gern schrieb ich weiter in dieser Manier, doch muss ich wie stets unterbrechen, mich ruft mein Gemahl, er wünscht mit mir, sein nächstes Konzert zu besprechen. Der Junge entwickelt sich zusehends. Es ist schwer, objektiv zu sein, wenn man so nah verbunden ist mit einem Wesen. Aber mir scheint, er ist besonders begabt. Er fasst blitzschnell auf und vergisst es nicht. Rhythmus und Reim sind ihm ganz natürlich. Er plappert in seinem Kauderwelsch Gedichte. Er spricht Deutsch und Brocken Englisch. Er weiß die englischen Namen aller ihn umgebenden Gegenstände. Sein Deutsch ist von einer Anmut, die alle entzückt. Schade, dass dies nicht seine Umgangssprache sein wird. Aber lieb ist mir, dass er einstweilen noch in dieser Sprache lebt und Englisch nebenher lernt. Wenn unser eins Language spricht, so geht er wie auf Eiern. Der Satzbau wackelt und die Grammar hinkt. Und wenn uns ein TH gelingt, das ist ein Grund zum Feiern. Existenzfragen der Immigranten werden am Sprachproblem offenbar. Deshalb ist die Sprache nicht nur ein Grund für Spannungen zwischen Amerikanern und Deutschen, sondern auch für Reibereien der Exilierten untereinander. Es sprach der Mr. Goodwill, ein deutscher Emigrant. Gewiss, es bleibt dasselbe, sag ich nun Land statt Land, sag ich für Heimat Homeland und Poem für Gedicht. Gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht. Mascha Kaleko will ihre deutsche Kulturzugehörigkeit nicht wegwerfen wie ein abgetragenes Kleid. Sie findet die geistige Haltung des Opportunismus schon im autoritären Charakter des preußischen Untertanen und im Vorbild für Tucholskys geschäftstüchtig anpassungsbereiten Berliner Juden Vendriner, den sie nun in den bedingungslos assimilierungswilligen Emigranten wiedererkennt. Ihre Fortsetzung der Vendriner-Monologe zeigt ihre politische Einstellung zur Exilproblematik. Im Ganzen genommen geht es mir toi toi toi und der olle Vendriner sagt, wo es mir gut geht, da bin ich zu Hause, basta. Wo ich meine Steuern zahle, da ist mein Vaterland. Ich fühle mich als Amerikaner voll und ganz. Ich hab schon meine First Papers. Hören Sie auf mich, Schlesinger, assimilieren, das ist die Losung. Los vom Alten, das habe ich schon in Berlin vertreten. Das sage ich auch in New York. Vendriner ist und bleibt ein Mann von Prinzipien. Hab ich recht? Nun kommen Sie mir nicht auch noch mit der sogenannten Vergangenheit und was weiß ich sonst noch. Ad acta, sag ich. In dem Mülleimer. Was heißt die Sprache Goethes? Das ist alles doch bloß was fürs Poesiealbum. Mumpitz. Und von wegen kulturelle Bindungen. Wer will denn das wissen? Tun Sie mir den einzigen Gefallen und hören Sie mir auf mit die deutschen Linden. Meine Frau liest auch zu viel Heine. Meinen Namen amerikanisieren? Hab ich, mein Bester, hab ich. Sehen Sie nach im Telefonbuch unter V. Vendriner, Milton. Das bin ich. Nichtsdestotrotz, ich sage immer, man muss sich umstellen können. Jawohl, auch als geistiger Arbeiter. Aber das ist ja der Trouble. Die Intellektuellen wollen sich nicht assimilieren. Träumen immer noch von Europa. Europa, wenn ich das schon höre. 1934 war in New York eine deutschsprachige Zeitung für Immigranten gegründet worden. Aufbau. Ab 1939 erscheinen dort einzelne Gedichte Maschas. Leben konnte man von den sporadischen Veröffentlichungen im Aufbau natürlich nicht. Geld ließ sich nur mit Werbung verdienen, für Parfums, Büstenhalter oder Airfresheners. Doch Ablieferungstermine können oft nicht eingehalten werden, wegen Maschas miserabler Gesundheit. 28. Dezember 1939. Wir hatten eine, die erste Birthday-Party. Mit allem Zubehör, Candle, Cake und Freunden, die aus unserer Wohnung einen Spielzeugladen machten. Paul Dessau hat Evio einen Kanon komponiert zum dritten Geburtstag. Der Kindergarten gab ihm auch eine Party. Des Glückes viel für einen kleinen Knaben. Der Vater ist unpädagogisch und nimmt ihn nur als Spielzeug, wenn er gerade mal Lust hat. Erziehen muss Mami. Im Allgemeinen nicht schwierig. Doch wehe an nervösen Tagen, da ich selbst ins Bett gebracht werden möchte. Da ist keiner, der versuchen würde, mich zu ersetzen. Papi könnte es, wenn er wirklich wollte. Aber Papi hat den Kopf oft so voll. Verzeihen wir es ihm. Ist ja selbst nicht ganz erwachsen. Wird's auch nie. Das Konzert war künstlerisch ein großer Erfolg. Wir müssen einen finden, der Geschäfte mit dem Chor zu machen versteht. Remio ist ein großer Musiker, aber ein kleiner Businessmann. Januar 1940. Hätten wir nicht so viele Geldsorgen, wäre alles herrlich. Es hat sich nichts geändert hier. Stets gab es Arme und Reiche. So oft es sich geändert hat, so oft blieb es das Gleiche. Februar ist traditionell ein Monat, in dem Remio unausstehliche Tage hat. 5. Februar ein solcher Tag. Ich schufte mich ab. Remio beleidigt, als ich ihn bitte zu helfen. Abends in Hut und Mantel. Geht Belaski und Grober singen hören. Ich antworte ihm nicht beim Aufwiedersehen. Zerknirscht, als er mich nachts nicht antrifft. Wenn Remio gut ist, ist es herrlich. Hat er seine Tage, möchte man sterben. Mir ist so grau. Ach, könnte man nur weinen. Mein Herz ist so verlassen wie ein Grab. Ich habe solche Sehnsucht nach dem einen, den es genau besehen niemals gab. Ich hoffe nichts mehr. Das Leben inzwischen voller Misere, Schulden, der Wirt, der Kindergarten. Ich habe keine Schuhe. Ich wasche Wäsche. Das alles macht nichts, wenn man nur ein Ziel sähe. Leben ohne Geld macht mir nicht so viel aus, wenn ich meinen Remio habe. Aber er hat sich selbst nicht in diesen Tagen und Wochen. Remio ist in verzweifelter Stimmung. Der Junge ist die größte Freude in unserem Leben. Das Problem englischer Name ist gelöst. Er heißt Steven. Ich bin glücklich. Steven ist ein normaler Name. Wir leben so dahin. Dass in Europa Krieg ist, dass Elend überall ist. Soll uns das Trost sein? In Polens schwarzen Wäldern lauert Tod, verwest die gelben Garben. Die sie gesät, sie starben. Die bleichen Mütter darben, die Kinder weinen, Brot. Anfang Oktober 1940. Hollywood, 1749 Winona Boulevard. Jeden Morgen mein Brot zu verdienen, gehe ich auf den Markt, wo Lügen gekauft werden. Hoffnungsvoll reihe ich mich ein zwischen die Verkäufer. Schreibt Bertolt Brecht, auch einen Job in der Traumstadt suchend. Wir sind hier seit Ende Juli. Keine Arbeit. Remio hat mehr Mut als ich, seltsam. Remio ist der reine Tor. Schwer, ihm so viel Illusionen zu nehmen. Aber soll man dem Kinde verschweigen, dass Wölfe beißen? Quälende Mission, Lehrer solcher Weisheiten zu sein. Apropos Hollywood. Hollywood, das ist keine Stadt, schon eher eine Erfindung. Für Fremde eine Mischung von Palmen und schlechter Verbindung. Für Eingeborene ein Wohnsitz mit Traumfabriken garniert. Für Zugereiste ein Zustand, der häufig zu Zuständen führt. Gewiss, ich habe die Studios gesehen und ich fand sie durchaus nicht von Pappe. Und Donald Duck in eigener Person und echte Natur als Attrappe. Auch Gott, den Herrn in Technicolor, er gab mir sein Autogramm. Und der Hauptengel blies das Saxophon. Da standen die Heerscharen stramm. Die Betten der Stars sind aus Elfenbein und die Klos aus echtem Platin. Man trägt dort die Herzen aus Marmelstein und weint nur 1A Glycerin. Doch lässt man dich in Ruhe, oh weh, erschieß dich, Lump, du bist passé. Hollywood, das ist keine Stadt, noch eher eine Weltanschauung. Kategorischer Boxoffice-Imperativ als höchstes Prinzip der Erbauung. Herstellungszentrale für Massenglück von circa 3 Stunden Dauer. Die Scheinwelt als Wille und Vorstellung adapted from Schopenhauer. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Nach 13 Jahren. Fühle mich schwach. Meine Nerven haben viel ertragen. Ich bin auf Wanderschaft seit vielen Jahren. Gehetzt. Unstet und flüchtig seit Chemios Erscheinen. Gesegnet der Tag, da er kam. Steven, ein Sonnenkind mit Sturm und Regen, immer herrlich. Sein flammendes Temperament frisst meines. Lieder, Gedichte, Geschichten, seine Seligkeit. Chemio ist lieb. Alle drei harmonisch, bis auf meine Nervosität, begründet durch die Verhältnisse. Darf man klagen? Nein. Wir sind alle beieinander. Und überall ist Krieg, Krieg. Keine Nachricht aus Tel Aviv. Und denke ich an Lea, bin ich tot. Armes kleines Schwesterchen. Und ich sitz hier mit gebundenen Händen. Bittgesuch an eine Bombe. Wenn du niedergehst, Bombe Nummer 48.910, über die bayerischen Berge oder die märkischen Seen, lass alle Fabriken in Flammen aufgehen, zersplittere die Tanks und zermalme die Kanonen. Auch der Räuberpaläste wolltest du gefälligst nicht schonen. Jedoch die Gänseblümchen und Samtanemonen, die am mitteleuropäischen Wiesenpfad so schuldlos verträumt und gänzlich privat, auch garantiert ohne politische Absichten wohnen, die Anemonen, Bombe Nummer 48.910. Die Anemonen, die lass mich stehen. Gott wird dir's lohnen. Ich erwarte nichts von Hollywood. Chemio sagt auch, er sei kein Filmmensch. Erfolg heißt die Zauberformel, sonst häng dich auf. Also, zurück in das Nichts. Was man so braucht. Man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Wir haben das Schweben verlernt. Weh uns, wir kleben am Weg. Vom Leuchten der Sterne entfernt, die Flügel gesenkt und träg, so trotten die Füße ergeben. Ach, Liebster, bevor es zu spät, versuchen wir's, uns zu erheben. Wieder New York City, 245 East 11th Street, 20. Juni 1941. Es wird immer schlimmer. Das Konzert im April war schön, aber wir sind ohne Geld, ohne Verbindungen, ohne Hoffnung. Fahrgeld fehlt, Schuhe fehlen, Medizin für Steven fehlt. Schule wird ihn nicht halten, wenn wir nicht zahlen können, verfluchtes Geld. Demütigend, keines zu haben. Oh, wie die Freunde weichen, wie von Pestkranken. Mittelmäßigkeit ist meist mit Ellbogenkraft verbunden. Chemio ist ein Genie, aber er ist weltfremd. Er kann nur Musik machen, kein Business. Geld haben ist nicht schön, aber Geld nicht haben ist schrecklich. Ein Bankkonto ist eine gute Vorbeugung gegen Depression. Verse für ein amerikanisches Bankbuch. Geschrieben in Wall Street, New York. Wenn drüben einer nach dem Beruf des Vaters uns fragte, so sagte man, gewöhnlich kleinlaut, ja nahezu schuldbeladen, das Wörtchen Kaufmann stand nicht in hohen Gnaden, wenn man auch umgerechnet Many Dollars machte. Hierzulande jedoch, sowohl für Mr. Kelly als auch für Mr. Cohn, ist Business die zweite, wenn nicht gar die erste Religion. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, vorausgesetzt er kann zahlen. Eine feste Burg ist unser Geld. Es wohnet in Kathedralen. Haben Sie unsere Banken hier schon gesehen? Ganz die Akropolis von Athen. Mit zentraler Heizung, versteht sich, und zentraler Kühlung. Außen antik, innen modernste Wasserspülung. Und Marmorsäulen stehen und flehen dich an. Verzins dein Kapital bei Zeiten, Mann. Unsere Kirchenarchitektur, that's true, erscheint dagegen fast kläglich. Aber statistisch durchaus begründet, dear friend. Die Seelenzahl der Beter beträgt alljährlich nur ein Minimalprozent. Mit ihrer Bank jedoch verkehrt die moderne Seele fast täglich. Von oben kommt der Segen, von oben kommt das Ach. Ich wohne bei dem Regen, hier oben unterm Dach. Im Keller die Proleten, sie hausen mit der Maus. Doch Amseln und Poeten, die leben hoch hinaus. Freund, willst du wissen, was der Herr vom Wert des Geldes denkt? Sieh dir die Kreaturen an, die er damit beschenkt. Es reitet, naht ein Millionär, die Glorie des Goldes vor ihm her. So sieht die Welt dem armen Mann das Elend schon von Weitem an. Noch nie waren wir so Refugees wie jetzt. Bald haben wir auch keine Wohnung mehr. Selbst die Pfandleiher scheinen sich verschworen zu haben. Wenn wir kommen, ist zu. Warum bist du nicht erfolgreich? Wobei Erfolg nur Geld heißt. Ein wohlverdienender Gangster ist ein nützliches Glied der Gesellschaft. Ein hungernder Künstler, ein Quälgeist, eine Nervensäge. Ein Künstler bist du nur, wenn du die Kunst des Dollarwachsens verstehst. Take it easy, sagen sie dir. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter. Doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief, weil es die andere Schulter auch noch gibt. Man muss sich also leider doch bequemen, es manchmal auf die schwerere zu nehmen. Brillant Gefunkel für den Hals der Lady. Parfum $10 aufwärts für die gnädige Frau. Ein wirklich echtes Nerzcape für den Spitz. Aus Sandelholz der Toilettensitz. Da strömt das Volk im billigen Sonntagsschuh zum Luxusfenster der Fifth Avenue und liegt vorm goldenen Kalb platt auf dem Bauche. Wenn ich mir schweigend diesen Prunk betrachte, denk ich mir nur, was Sokrates schon dachte. Wie vieles gibt es doch, das ich nicht brauche. Vor allem bleibt dir unvergessen Ersehntes, das du nie besessen. Die schönsten Frauen und die lieblichste Landschaft verlieren bei allzu naher Bekanntschaft. Ein Rabbi geht beseligt an seine Tafel, nachdem er einen hungernden Bittsteller abgewiesen hat. Schamlos, schamlos. Hast du zwei Brote und ein Armer steht daneben? Das ist ein guter Grund, ihm eines abzugeben. Ein Glück, dass schon größere vor uns darunter litten. Das hilft. Ich entfliehe. Bücher. Nietzsche, Heine, Wolfi, Steinbeck, Whitman. Ich glaube nicht, dass wir hier je zur Ruhe kommen. Und Chemio hätte so viel zu geben. Dass alles besser war in deinem Land, versetzt das Weltall sicher in Entzücken. Wer seine Brücken hinter sich verbrannt, tut gut, nicht immerfort zurückzublicken. Mitte August 1941. Die neue Adresse der Vinavas lautet New York City, 253 West, 16th Street, Chelsea Hall. Wir leben in einer Gartenwohnung. Der Garten ist umgeben von Fabriken und Häusern, doch er ist unsere Rettung. Wir leben draußen. Unser Dasein ist unbeschreiblich. Chemio versucht, Posten zu finden. Für WELD Radio wird er abgelehnt, zu gut. Er ist für alles anscheinend zu gut. Und dabei möchte er alles, alles tun. Nach hartem Kampf hat er jetzt die Zusage, einen Dirigentenposten bei der spanisch-portugiesischen Synagoge zu bekommen. Zur Probe. Mit lächerlichem Gehalt, von dem man nicht leben kann. Zeitungsnotiz. Ein Emigrant aus Deutschland beging Selbstmord. Die Ursache ist unbekannt. Früh wachst du auf mit schwarz umflorter Ahnung. Die Post bringt nichts als eine Schuldenmahnung. So müde macht dies bisschen Lebenslauf. An solchem Tag dreht man den Gashahn auf. O, dieser Stundenqual, da nichts geschieht. Du bist vergessen wie ein altes Lied. Wie groß summieren sich die kleinen Qualen. Nicht mal den Doktor konntest du bezahlen. Da hilft nur dies, sich selbst davonzulaufen und fremd im Regen durch die Stadt zu wehen. Fürs letzte Geld den letzten Trunk zu kaufen und dann dem Leben aus dem Weg zu gehen. Der Krieg. Russland blutet, um Hitler tot zu machen. Was wird werden? Mein Gefühl sagt, das ist das Ende des Teufelsregimes, auch wenn große Opfer nötig sind. Ich möchte in dieser Zeit nicht Herrgott sein und wohlbehütet hinter Wolken thronen, allwissend, dass die Bomben und Kanonen den roten Tod auf meine Söhne speien. Wie peinlich, einem Engelschor zu lauschen, da Kinder weinen durch die Lande gellt. Weiß Gott, ich möchte um alles in der Welt nicht mit dem lieben Gott im Himmel tauschen. Lobet den Herrn, der schweigt? In solcher Zeit, vergib, o Hirt, ist Schweigen ein Verbrechen. Doch wie es scheint, ist seine Heiligkeit auch für das frommste Lämmlein nicht zu sprechen. Wie kommt es nur, dass wir noch lachen? dass uns noch freuen Brot und Wein, dass wir die Nächte nicht durchwachen, verfolgt von tausend Hilfeschreien. Klopft nicht der Schrecken an das Fenster? Rast nicht der Wahnsinn durch die Welt? Siehst du nicht stündlich die Gespenster vom blutig roten Trümmerfeld? Wie kommt es nur, dass du am Morgen dies alles abtust wie ein Kleid und wieder trägst die kleinen Sorgen, die kleinen Freuden tagbereit? Steven ist herrlich. Er beschäftigt sich allein mit nichts. Ein Bindfaden, ein Stück Papier. Er malt, er singt, er tanzt. Er löst fast alle Rätsel, die mir für 10-Jährige noch schwer erschienen. Sein Drang zur Selbstständigkeit ist beglückend. Beseligt geht er in den Nachbarladen nach Milch, Brot. Von Geldnot weiß er zu viel. Remieux ist jetzt sehr klug mit ihm, große Liebe zwischen ihnen. Er geht mit zur Library. Steven sucht sich Bücher aus im Kinderlesesaal. Bevorzugt werden Musiknoten. Ist auch raffiniert und um keine Ausrede verlegen. Liebt Ordnung, wenn in Güte dazu angeregt. Nur in Güte. Sonst Zornesausbrüche und wie »Du scheußlicher Vater, du dumme Mutter, I'll kill you«. 10 Minuten später sanftes Lamm, liebevollste Umarmung und Reue. Strafen schwer durchzuführen, nur ablenken hilft. Und Liebe, Güte, Verständnis. Die letzte New Yorker Wohnung von 1942 bis 1959. One Minetta Street, Greenwich Village. So, sagen die Leute bewundernd. In Greenwich Village wohnen sie. Und ihr Blick wird träumerisch. Leute, es ist halb so wild. Quartier Latin von New York, amerikanisches Montmartre, man sagte. Etwa so echt pariserisch wie das French Perfume für 10 Cent bei Woolworths. Greenwich Village, ursprünglich ein Dorf auf der Insel Manhattan, nun ein Stadtteil von New York City. Umgrenzt von West 14th Street, Greenwich Avenue und dem Hudson River. Um das Jahr 1900 herum war das Village ein Sammelbecken von Schriftstellern, Malern und Studenten. Amerikanischer Brockhaus, alias Mr. Webster. Auf die große historische Invasion der Herren von Amsterdam, die dem Roten Mann für etwa $24 netto die Indianerinsel Manhattan abhandelten, folgte die etwas freundlichere Invasion der Bohemiers und Revoluzer auf der Sappahannockburn. So hieß das einstige Indianerdorf im Süden der Stadt New York, auf dem nun Greenwich Village steht. Hier werden alle Sprachen gesprochen, sogar Berlinisch kannst du hören in der Christopher Street, wo Lotte Lenya die Songs aus der Drei-Groschen-Oper zum Besten gibt, oder Ecke Morton in der Beggar Bar bei Valeska Gerd, wo man so manchen alten Berliner begegnen konnte, Alexander Granach und dem immer einsamer werdenden expressionistischen Dichter Albert Ehrenstein. Und jeder wird hier selig nach seiner Fasson. Ich bin vor jenen 1000 Jahren viel in der Welt herumgefahren. Schön war die Fremde, doch Ersatz. Mein Heimweh hieß Savignyplatz. Weiß Gott, ich habe unterdessen recht viele Adressen schon vergessen. Wenn's heut mich nach Zuhause zieht, so heißt der Ort Minetta Street. Minetta Street ist eine Gasse, aus Höflichkeit nur Street genannt. Im Village, wo die Künstlerklasse New Yorks ihr klein Montmartre fand. Hier gehen die Mädchen kurzgeschoren, die Jünglinge im langen Haar. Hier nennt sich jede Kammer Studio und jede Schenke Künstlerbar. Trotz deines Talmis und Lametta, du auch Bohem in Reinkultur, gehört mein Herz dir längst, Minetta, und nicht des Reimes wegen nur. Auf hohem Fuß leb ich, verbatim, 4 Treppen hoch mit Mann und Kind, wo wir zuweilen außer Atem, doch niemals ohne Himmel sind. Hier, wo der Jünger des Picasso mit Ismus malt statt Genius, schwang der Indianer einst sein Lasso, rauschte der Old Minetta-Fluss. Sein Murmeln klingt durch meine Träume oft wie ein Quell im Odenwald. Wacht man dann auf, so sind die Bäume Laternen nur im Stadtasphalt. Und doch, trotz Talmi und Lametta, in Poetry und auch in Rose sing ich dein Lob, my dear Minetta, und nicht des Reimes wegen bloß. Wenn einst in friedlicheren Zeiten die Länder um das Vorrecht streiten, scheint die Besorgnis auch verfrüht. Tja, welches von MKs Quartieren soll die hier wohnte Tafel zieren? Ich stimme für Minetta Street. Masha Kaleko hat auch versucht, Englisch zu dichten. Die einzig bekannte Veröffentlichung eines Gedichtes in englischer Sprache ist Here, Germany. New York Times Magazine, 14. März 1943. Höre, Deutschland. Der Tag wird kommen, und er ist nicht fern. Der Tag, da sie ans Hakenkreuz euch schlagen. Da wird nicht eine Seele um euch klagen, und nicht ein Hund beweinen seinen Herrn. Sie werden kommen aus dem Land im Osten, wo eure Panzertanks im Blut rosten. Im Schlaf umzingeln werden euch die Scharen, die eurer Mordlust stumme Opfer waren. Wie hass ich euch, die mich den Hass gelehrt. Aus Maschas Tagebuch, 7. Januar 1944. Es sieht nach Frieden aus in diesem Jahr. Was wird in Europa werden? Wer wird noch am Leben sein von allen Verwandten und Freunden? Manchmal in jenen Nächten, die ein jeglicher von uns kennt, wartend auf den Schlaf der Gerechten, wie man ihn seltsamerweise nennt, denke ich an den Rhein und die Elbe und kleiner, aber meiner, die Spree. Und immer wieder ist es dasselbe. Das Denken tut verteufelt weh. Manchmal, mitten im freien Manhattan, unterwegs auf der Jagd nach dem Glück, höre ich auf einmal das Rasseln der Ketten. Und das bringt mich wieder auf Preußen zurück. Ob dort die Vögel zu singen wagen? Gibt's das noch? Werder im Blütenschnee? Wie mag die Havel das alles ertragen? Und was sagt der alte Grunewaldsee? Was wissen die Primeln und Geranien von Rassenkunde und Medizin? Ob Ecke Uhland die Kastanien wohl blühen? 22. Januar 1944. Letzten Sonnabend beim Arzt mit Remjo. Das Herz macht ein paar Unregelmäßigkeiten. Immer hatte ich Angst um sein Herz. Er regt sich so auf beim Arbeiten. Oh Gott, lass ihn mir gesund sein. Alles andere wird schon werden. Ohne ihn ist mein Leben zerstört. Vom Vogel Pihi habe ich einst gelesen, dem Wundertier im Lande der Chinesen. Es hat nur einen Fittich. Stets in Paaren sieht man am Horizont der Pihi-Scharen. Zu zweien nur kann sich das Tier erheben. Im Singular bleibt es am Boden kleben. Dem Pihi gleich, gekettet an das Nest, ist meine Seele, wenn du mich verlässt. Lasst uns, ihr Freunde, ohne viel Geschrei dem nächsten Jubeltag entgegengehen. Die Hälfte unseres Lebens ist vorbei. Nun gilt es auch, den Rest zu überstehen. Die Jahre ziehen ein müdes, graues Heer. Und damals, das lange, lange Heer, was gestern Morgen war, ist heute heute. Was heute heute ist, wird morgen gestern sein. Prägt euch das ein. Ein welkes Sommerblatt fiel mir zu Füßen. Dein erstes graues Haar, es sprach zu mir. Mai ist vorbei, der erste Schnee lässt grüßen. Es dunkelt schon, die Nacht steht vor der Tür. Und deine Augen fragten mich im Spiegel, lässt mich die Nachtigall im Herbst allein? Und meine Augen sagten dir im Spiegel, kommt, Wind und Regen, kommt, wir sind zu zweien. Das graue Haar, ich suchte es im Spiegel. Der erste Kuss darauf, das war mein Siegel. 18. Februar 1944. Die Familie Kaleko Vinava stellt einen Antrag auf Einbürgerung. 20. November 1944. Alle drei Familienmitglieder werden amerikanische Staatsbürger. Jüngst sah mein kleiner Sohn den ersten Totenwagen. Er gab nicht einen Ton, und stellte keine Fragen. Doch dann, nach ein paar Tagen, begann er zögernd leis. Was konnte ich schon sagen, wo man doch selbst nichts weiß? Das Schulrezept Botanik vom Werden und Vergehen erzielte nichts als Panik. Mama, auch du kannst sterben? Es war nicht pädagogisch, vom Fortbestand der Seelen und viel zu theologisch vom Himmel zu erzählen. Doch mangels akkuraten Berichts aus jenen Sphären erschien es mir geraten, zu trösten, statt zu lehren. 1945. Der Zweite Weltkrieg endet mit der Niederlage des Hitlerfaschismus und im Schönhof Verlag, Cambridge, Massachusetts, erscheinen Mascha Kalekos Verse für Zeitgenossen. Wohl einer der wenigen Bände deutscher Immigrationslyrik, der in Amerika veröffentlicht wurde. Interview mit mir selbst. Postskriptum anno 45. Inzwischen bin ich viel zu viel gereist. Zu Bahn, zu Schiff, bis über den Atlantik. Doch was mich trieb, war nicht Entdeckergeist. Und was ich suchte, keineswegs Romantik. Das war einmal in einem anderen Leben. Doch unterdessen, wie die Zeit verrinnt, hat sich auch biografisch was ergeben. Nun habe ich selbst ein Emigrantenkind. Das lernt das Wörtchen Alien buchstabieren und spricht zur Mutter »Don't speak German, dear«. Muss knapp 8 Jahre alt Diskussionen führen, dass er all right ist, wenn auch nicht von hier. Grad wie das Flüchtlingskind beim Rektor May. Wenn ich mir die Staccato so betrachte, er denkt, was ich in seinem Alter dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. Die Verse für Zeitgenossen haben Mascha Kalekos zu einem Jahreseinkommen von etwa 1.000 Dollar verholfen. Und sie sandte das Buch einigen ihrer wichtigen Zeitgenossen. Haben Sie Dank für Ihre ausdrucksvollen Gedichte, an denen ich eine gewisse aufgeräumte Melancholie am meisten liebe. Gewiss haben Sie vielen Tausenden aus der Seele gesungen hier draußen. Aber ich wollte doch Ihre wohllautend mokante Stimme erklänge auch wieder in Deutschland. Mit wiederholtem Dank, Ihr ergebener Thomas Mann. Wir wissen nicht, was morgen wird. Wir sind keine klugen Leute. Der Spaten klirrt, die Sense sirrt. Wir ackern und pflügen das Heute. Wir wissen wohl, was gestern war, und wir hoffen, es nie zu vergessen. Und wir säen das Brot, und das Brot ist rar. Und wir hoffen es auch noch zu essen. Wir wissen nicht, was morgen wird, ob der Kampf unserer hart oder Frieden, ob hier Sense sirrt oder Säbel klirrt. Wir wissen nur, dass es morgen wird, wenn wir Schwerter zu Pflugscharen schmieden. Manche der schönen Gedichte kannte ich schon, aber sie wurden beim Wiederlesen noch schöner. Und der liebenswerte Mensch, der sie schrieb, schimmerte durch wie das Wasserzeichen durchs Papier. Hoffentlich bringen wir es nun doch bald zu Wege, einander wiederzusehen. Ihr Alfred Polger. Wie einen doch der große Weltschmerz quälte, als man so etwa 20 Jahre zählte. Nun wird man niemals wieder 20 sein. Oft ist in mir ein seltsames Bedauern. Dass ich nicht traurig bin, das macht mich trauern und hüllt mich in die alte Wolke ein. Soll man die Wohlgeratenen beneiden, die kühl und praktisch nie an Weltschmerz leiden, weil ihre Herzen längst gestorben sind? Ach, der Gedanke schon lässt mich verzagen. Mein Schicksal bleibt es, Träumen nachzujagen. Ein hoffnungslos, verlorenes, großes Kind. Von Rowohlt bekam ich einen langen Brief, in dem er unter anderem schreibt: Kannst du mir vielleicht die Adresse von Mascha Kaleko verschaffen? Ich habe ihr schon zweimal geschrieben, aber offenbar hat sie diese Briefe nicht erhalten. Ich möchte ihr vorschlagen, ihre Bücher neu zu drucken. Rowohlts Adresse, 24a Hamburg, Rathausstraße 27. Ihr Alfred Polger. Wir haben keine andere Zeit als diese, die uns betrügt mit halb gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male füllt sie sich nicht. Vor unserem Paradiese droht schon das Schwert, für das wir auserlesen. Wir wurden alt, bevor wir jung gewesen. Wir kamen einst mit Kindesgläubigkeit in ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Einst hofften wir, nun schweigt's in uns verwundert. Ihr aber könnt nur helfen dem, der schreit. Verstohlen träumen wir von Wald und Wiese. Wir haben keine andere Zeit als diese. Wenn du schon hassen musst und kannst es noch nicht lassen, dann üb nach Herzenslust, den Hass in dir zu hassen. Wo sich berühren Raum und Zeit am Kreuzpunkt der Unendlichkeit, ein Pünktchen im Vorüberschweben, das ist der Stern, auf dem wir leben. Wo kam das her? Wohin wird es wohl gehen? Was hier verlischt, wo mag das auferstehen? Ein Mann, ein Fels, ein Käfer, eine Lilie sind Kinder einer einzigen Familie. Das All ist eins. Was gestern heißt und morgen, ist nur das Heute, unserem Blick verborgen. Ein Korn im Stundenglase der Äonen ist diese Gegenwart, die wir bewohnen. Dein Weltbild, Zwerg, wie du auch sinnst, bleibt ein Phantom, ein Hirngespinst. Dein Ich, das Glas, darin sich Schatten spiegeln, das Ding an sich, ein Buch mit 7 Siegeln. Wo sich berühren Raum und Zeit, am Kreuzpunkt der Unendlichkeit, wie Windeswehen in gemalten Bäumen umrauscht uns diese Welt, die wir nur träumen. Ihre Gedichte haben mir solchen Eindruck gemacht wie weniges aus unserer Zeit. Ich kenne die Tücke des Reimes aus eigener primitiver Erfahrung und fühle dadurch besonders intensiv die Grazie und Treffsicherheit ihres Ausdruckes. Freundlich grüßt sie ihr Albert Einstein. Die Zeit steht still. Wir sind es, die vergehen. Und doch, wenn wir im Zug vorüberwehen, erscheint Haus und Feld und Herden, die da grasen, wie ein Phantom an uns vorbeizurasen. So weht wohl auch die Landschaft unseres Lebens an uns vorbei zu einem anderen Stern und ist im Nahekommen uns schon fern. Sie anzuhalten, suchen wir vergebens und wissen wohl, dies alles ist nur Trug. Die Landschaft bleibt, indessen unser Zug zurücklegt die ihm zugemessenen Meilen. Die Zeit steht still. Wir sind es, die enteilen. Liebe Frau Kaleko, Ihr Gedicht rührt an eine tiefe metaphysische Problemstellung, die durch die Physik besonders aktuell geworden ist. Ihr Albert Einstein. Vor dem Unterzeichneten erschien heute Frau Mascha Kaleko-Vinava, wohnhaft One Minute Street, New York, und erklärte: Ich bin eine deutsche Schriftstellerin, Autorin mehrerer deutschsprachiger Bücher, die seinerzeit von den Nationalsozialisten verboten wurden. Meine Versuche, hier meinen Lebensunterhalt zu verdienen, scheiterten wiederholt. Insbesondere, da ich seit nun etwa 20 Jahren schwerleidend bin. Zu einem Magen- und Gallenleiden und schweren Ohnmachtsanfällen kam eine neuerdings sehr plagende Allergie der Atmungswege hinzu. In den Jahren 1938 bis 1945 hatte ich kein Einkommen. 1946 betrug mein Einkommen umgerechnet 4.300 Reichsmark und 1947 umgerechnet 6.770 Reichsmark. In den Jahren 1948 bis 1955 hatte ich wiederum kein Einkommen, sondern musste von meinem selbst schwer leidenden Manne, der ein kleines, unbeständiges Einkommen hat, erhalten werden. Im Jahre 1956 erschien zum ersten Mal wieder in Deutschland mein Taschenbuch im Rowohlt Verlag Hamburg. Im Zusammenhang damit hatte ich eigene Einnahmen, Veröffentlichungen und Radio von rund 10.000 D-Mark. Dieses Einkommen wurde natürlich von den Kosten meiner persönlichen Anwesenheit, Rundfunkauftritte etc. vollkommen aufgezehrt. Überfahrt, Aufenthalt etc. Amtliche Steuerbescheinigungen habe ich heute hier vorgelegt. Beglaubigung geprüft im Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, 11. April 1957, New York. Die dichterische Produktion stockt. Mascha Kaleko entfernt sich von ihren Erlebnisgedichten, weil sich vieles aus ihrem Emigrantenschicksal dem sprachlichen Ausdruck entzog. Sie weicht aus ins Reich der Fantasie. Manchmal geschieht lange nichts. Plötzlich sind die Verse da. Das war mit meinen Kindergedichten so. Eine Zeit lang erwachte ich jeden Morgen mit einer Verszeile, die dann die übrigen nach sich zog. Ansprache eines Bücherwurms. Der Kakerlak nährt sich vom Mist, die Motte frisst gern Tücher, ja selbst der Wurm isst, was er isst, und ich fresse Bücher. Ob Prosa oder Poesie, ob Mord, ob Heldentaten, ich schmause und genieße sie wie einen Gänsebraten. Ich bin ein sehr belesener Herr, nicht wie die anderen Viecher. Das Bücher bilden wisst auch ihr und ich fresse Bücher. Die Nahrung, sie behagt mir wohl, verleiht mir Grips und Stärke. Was anderen Wurst mit Sauerkohl, das sind mir Goethes Werke. Ich fraß mich durch die Literatur so mancher Bibliotheken, doch waren das meiste, glaubt es mir, bloß elende Scharteken. Das Bücherfressen macht gescheit, so denken sich's die Schlauen. Doch wer zu viel frisst, hat nicht Zeit, es richtig zu verdauen. Drum lest mit Maß, doch lest genug, dann wird's euch wohler gehen. Bloß Bücher fressen macht nicht klug, man muss sie auch verstehen. Mascha Kaleko verbrachte halbe Tage in Bibliotheken. Sie holte an Lektüre und sogenannter Bildung nach, wozu ihr das Leben bisher keine Zeit gelassen hatte. Um Bücher zu kaufen, reichte das Geld nicht. Der heranwachsende Sohn begleitete sie meistens. Steven galt als frühreif, introvertiert, hochbegabt und schrieb im Alter von 11 Jahren schon selbst Gedichte. Was wird am Ende von mir übrig bleiben? 3 schmale Bändchen und 1 einzig Kind? Der Rest, es lohnt sich kaum, es aufzuschreiben. Was ich zu sagen hab, sag ich dem Wind. Es ist und bleibt das Gleiche aller Orten. Man sagt am Ende nichts in vielen Worten. Zum Reden hat sogar der feige Mut. Doch Schweigen klingt in jeder Sprache gut. Drittes Kapitel. Rückkehr nach Europa und in die Vergangenheit. Einmal möchte ich dort noch gehen, am kleinen Ring, wo ich an der Mutterhand mit Trippelschritten ging. Blumenblüten blau am Fluss, als ich meinen ersten Kuss, ersten Reim empfing. Einmal möchte ich dort noch gehen, am alten Tor, wo ich meinen Kinderzahn und mein Herz verlor. Die ich liebte, sind verweht, vergangen. Doch das Abschiedslied, das sie mir sangen, klingt mir noch im Ohr. Einmal möchte ich dort noch gehen, am neuen Graben, wo wir das erste Rendezvous uns gegeben haben. Einmal möchte ich noch sehen jenes Land, das in fremde Welten mich verbannt. Durch die wohlbekannten Gassen gehen, vor den Trümmern des Jahrhunderts stehen, heimlich, ungebeten, unerkannt. Als ich Europa wieder sah, nach jahrelangem Sehnen, als ich Europa wieder sah, da kamen mir die Tränen. Februar 1956. Gedichte von Mascha Kaleko erscheinen als Rororo-Taschenbuch in einer Auflage von 50.000 Exemplaren in der Bundesrepublik Deutschland. In der Verlagsankündigung heißt es: Den vielen tausend Lesern, die sich beim ersten Erscheinen der hier zusammengefassten Gedichtbände Das lyrische Stenogrammheft 1933 und Kleines Lesebuch für Große 1934 für diesen weiblichen Ringelnatz, wie die Dichterin einmal genannt wurde, begeisterten, werden sich heute viele neue Freunde hinzugesellen, die das Zeitgedicht bester heinischer Tradition lieben. Aber auch solche, die sonst schon bei dem Worte Lyrik schläfrige Augen bekommen. Sie weiß auf alles eine Antwort. Laufmaschen, Halsweh, Eifersucht und billige Cafés. Nichts ist ihr fremd. Sie reimt. Und das klug und mit Verstand. Sie ist eine Philosophin der kleinen Leute. Nie ist sie süßlich verlogen, nein, eher herb und sehr gescheit. Anna Reinsberg in der Welt. Dies Versbuch, lang vergriffen und verboten, widme ich dem Gedächtnis eines Toten. Franz Hessel, Dichter, Heiliger und Lektor, mein Schutzpatron und lyrischer Protektor, der milde tadelnd und mit strengem Lob das Stenogrammheft aus der Taufe hob. Er ruht voll Sanftmut und Melancholie in Frankreichs Erde, nah bei Sanary, und redigiert im Schatten edler Palmen fürs Paradies die allerneuesten Psalmen. Und wenn sein ferner Blick sich erdwärts neigt, dann lächelt er geheimnisvoll und schweigt. 1956 besuchte die Dichterin erstmals wieder Deutschland und sprach bei ihrem Vortrag in Kassel mit dem Titel »Die paar leuchtenden Jahre« noch einmal über ihre »große Freundschaft mit einem wunderbaren Menschen und Dichter«. Wer immer Franz Hessel kannte, ob es nun Prominente waren wie Tucholsky, Ringelnatz oder Emil Ludwig, Romain Rolland, Sinclair Lewis und Thomas Wolfe oder nur Grünschnäbel wie ich selber damals. Alle liebten diesen seltsamen heiligen Franz, der abgeklärt durch unser lärmendes Jahrhundert ging. Wir sahen einander oft. In seiner letzten Wohnung in Wilmersdorf nahmen wir Abschied voneinander in jenen bösen Jahren, an denen er später starb, in Südfrankreich. Damals gab er mir merkwürdige Abschiedsgeschenke. Eine Fotografie, die ihn als Achtjährigen zeigte, im Samtanzug mit langen Locken. Darunter die Anfangszeile seines bekannten Gedichtes. Als ich noch viele Haare hatte. Alfred Polgar, wohl sein treuester Freund, hat sich dieses Bildchen später von mir ausgeliehen in New York in unserer Emigration. Für ihn musste ich auch jene späten Verszeilen niederschreiben, die Franz Hessel mir anvertraute. Hier sind die Anfangszeilen eines Gedichtes, das ich kaum noch zu Ende dichten werde. Merken Sie sich's. Wir sind die nicht-arischen Christen. Sind wir nicht auch ganz nett? Als Erster auf unseren Listen steht Jesus von Nazareth. Und als auf unseren Spaziergängen durch die Kaiserallee die gröhlenden Lautsprecher jener schlimmen Tage jedes menschliche Gespräch unmöglich machten, sagte er: Und hier ist eine Schlusszeile, zu der mir noch das Gedicht fehlt. Vielleicht fällt es Ihnen ein. Und Heimat ist ein Geheimnis, nicht Geschrei. An diesem Geschrei, das so viele verstummen ließ, ist Franz Hessel gestorben. Deutschland, ein Kindermärchen. Geschrieben auf einer Deutschlandreise im Heinejahr 1956. Nach 17 Jahren in USA ergriff mich das Reisefieber. Am letzten Abend des Jahres war's, da fuhr ich nach Deutschland hinüber. Es winkten die Freunde noch lange am Pier, die einen besorgt und beklommen. Doch andere wären, so schien es mir, am liebsten mitgekommen. O Deutschland, du meiner Jugendland, wie werde ich dich wiederfinden? Mir bangte ein wenig, schon sah man New York und die Freiheitsstatue entschwinden. Es schwankten die bunten Laternen an Bord, vom B-Deck erscholl ein Orchester. Ich schwänzte das festliche Gala-Souper und hatte mein eigenes Silvester. Ich grüßte dies recht bedeutsame Jahr mit bestem französischen Weine. Vor einem Jahrzehnt starb das tausendste Jahr und vor einem Jahrhundert starb Heine. Es hat wohl seitdem kein deutscher Poet so frei von der Freiheit geschrieben. Wo das Blümlein Freiheit im Treibhaus gedeiht, wird das Treiben ihm ausgetrieben. Er liebte die Heimat, die Liebe, das Leid, den Geist und die feine Nuance. Und war nur ein Deutscher. Ein Deutscher, kein Bosch. Es lebe la petite différence. Wie Heinrich Heine zu seiner Zeit war auch ich in der Fremde oft einsam. Auch, dass mein Verleger in Hamburg saß, habe ich mit dem Autor gemeinsam. Auch ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Und nennt man die zweitbesten Namen, so wird auch der meine genannt. Auch meine Lieder, sie waren einst im Munde des Volkes lebendig, doch wurden das Lied und der Sänger verbannt, waren beide nicht bodenständig. Ich sang einst im preußischen Dichterwald, Abteilung für Großstadtlerchen. Es war einmal, ja, so beginnt wohl manches Kindermärchen. Da kam der böse Wolf und fraß Rotkäppchen, weil sie nicht arisch. Es heißt, Die Wölfe im deutschen Wald sind neuerdings streng vegetarisch. Jeder Sturmbannführer ein Pazifist, so lautet das liebliche Märchen. Und wieder leben Jud und Christ wie Turteltaubenpärchen. Man feiert den Dichter der Lorelei, sein Name wird langsam vertrauter. Im Lesebuch steht Heinrich Heine sogar, nicht unbekannter Autor. Wie gesagt, es soll ein erfrischender Wind in neudeutschen Landen wehen. Und wenn sie nicht gestorben sind, das musste ich unbedingt sehen. Sie gibt Rundfunk- und Presseinterviews, hält Vorträge und liest ihre Gedichte. Wo immer sie auftaucht, schlägt sie die Zuhörenden in ihren Bann. Schlank und zierlich, immer in Schwarz, hatte sie den Reiz einer Zigeunerin mit ihrem halblangen schwarzen Haar, den tiefblauen Augen und einem sprühenden Charme, der ihr bis in die letzten Lebensjahre erhalten blieb. Wiedersehen mit Berlin im März. Seit man vor 1000 Jahren mich verbannt, ich sehe die Stadt auf eine neue Weise, so mit dem Fremdenführer in der Hand. Der Himmel blaut, die Föhren rauschen leise. In Steglitz sprach mich gestern eine Meise im Schlosspark an, die hatte mich erkannt. Ein Specht beklopft die Birkenrinde. Nun pfeift der Ostwind aus dem letzten Loch und alles fragt, wie ich Berlin denn finde. Wie ich es finde, ach, ich suche es noch. Berlin hat einer, ich begrüße Ihnen, glaub ich mich fast dem damals auf der Spur. Doch diese neue Härte in den Mienen. Berlin, wo bliebst du? Ja, wo bliebst du nur? Auf meinem Herzen gehe ich durch die Straßen, wo oft nichts steht als nur ein Straßenschild. In mir, dem Fremdling, lebt das alte Bild der Stadt, die so viel Tausende vergaßen. Ich wandle wie durch einen Traum durch dieser Landschaft Zeit und Raum. Berlin im Frühling und Berlin im Schnee, mein erster Versband in den Bücherläden, die Freunde vom romanischen Café. Wie vieles sehe ich, das ich nicht mehr sehe. Wie laut Pompejis Steine zu mir reden. Wir schlucken beide unsere Medizin. Pompeji ohne Pomp. Bonjour, Berlin. 19.03.1956. An Kurt Pintus, den Herausgeber von Menschheitsdämmerung, jener legendären Lyrik-Anthologie des Expressionismus. Ich hatte eigentlich eine Menge Erfolg, auch in München, Stuttgart und Frankfurt. Überall gibt es Redakteure, die meinen Namen kennen von damals. Und wo ein junger Mann sitzt, taucht irgendwo doch ein Greis auf, der sagt, MK, na klar, kenne ich die. Ich bin voll von Erlebnissen. Die Zeitungen schrieben überall und druckten Sachen von mir. Von den ganz persönlichen Wiederbegegnungen mit der Vergangenheit. Davon kann ich nicht schreiben. So erschüttert bin ich im Augenblick. Als Belohnung für die anstrengende Tournee erfüllt sie sich einen alten Wunsch und macht Ferien in Ascona. Im romanischen Café einst galt Ascona als der Treffpunkt für Former und Reformer. Jede Richtung war vertreten, so hieß es, von der Rohkost bis zur Religion. Hier lebten Sektierer ihren Idealen und Utopien, die Anhänger der Nussbutter und der Nacktkultur. Man entfloh der großstädtischen Zivilisation, den diversen geistigen und kulturellen Korsetten der goldenen 20er Jahre. Hier fand man eine billige Unterkunft, das waren Zeiten. Man wusch sich am Steinbrunnen im Hof, unter der Aufsicht einer hölzernen Bauernmadonna, ließ sich einen fotogenen Bart stehen und trug seinen Anteil bei zur pittoresken Künstlerkolonie im Tessin. Es war einmal. Heute ist Ascona ein Mekka für Touristen und ein beliebtes Buon Ritiro für Arrivierte. Die Luxusvillen haben mit dem alten Tessiner Hüsli kaum etwas gemein. Statt Künstlers Erdenwallen, die Neureiche, haben sie schon ein Haus im Tessin-Bewegung. Nun bin ich worden 50 Jahre und muss bald scheiden. Schon. Wie kurz das liebe Leben war. Was lieb ist, eilt davon. Herr, der du unsere Herzen zweigefügt zu einem Stück, ist meines Liebsten Zeit vorbei, so nimm auch mich zurück. In den weisen Büchern habe ich gelesen, alle 7 Jahre wandelt sich dein Wesen. Alle 7 Jahre, merket, Mann und Weib, wandelt sich die Seele, wandelt sich der Leib. Sorgenvoll betracht ich alle Liebespaare, ob sie es wohl wissen, alle 7 Jahre. Wandelt sich dein Hassen, wandelt sich dein Lieben. Und ich zählte heimlich 3x, 4x7. Ach, die Geister kamen. Und mein Ohr vernimmt alle 7 Jahre. Siehe da, es stimmt. Selbst in deinen Armen fragt mein Schatten stumm, wann sind wohl, Geliebter, unsere 7 um? 1958. 13 Jahre nach ihrem Erscheinen in den USA veröffentlicht nun auch Rowohlt die Verse für Zeitgenossen. Die Resonanz ist beachtlich. Sie macht Gedichte, die so einfach sind, dass sie jeder kapiert. Weil es Dinge sind, die wir alle erleben. Die Kindheit, die kleine und die große Liebe, die Traurigkeit beim Gedanken an gestern und morgen. Das Quäntchen Spott bei allem Gefühl vertreibt jegliche Sentimentalität. Hier werden aus bitterem Emigrantenleben Töne angeschlagen, die ergreifen. Sie untertreibt, das ist ihre Art. Heine hat es nicht anders gemacht. Der echte Schmerz zurückgedrängt und in die kleine Melancholie verwandelt. Eine künstlerische Bewältigung, die er überzeugend gelang. Der Telegraph, Berlin. Was anziehend geblieben ist, ja suggestiv in Reim und Lied und unmittelbarem Ausdruck, ist dieses von der Person gleichsam gelöste Erinnerungsheimweh, ein Herzweh. Das süßlich sentimentale Wort sei erlaubt. Es trifft für manches zu, was gar nicht sentimental gemeint sein konnte, als es entstand. Vielmehr traurig, resignativ, ganz sicher ernst und schmerzvoll. So leicht die Zeilen und Reime auch kommen und gehen, von Gedicht zu Gedicht. Gefühl ist hier als das Gefühl einer gleichsam Ertrinkenden zu verstehen. Wie ein erstickter Schrei. Karl Krolo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sommer 1958. Gemeinsame Europareise des Ehepaares Vinava Kaleko. In Berlin verbringen sie 9 Monate. War das ein Versuch, wieder in Deutschland zu leben? In der Stadt, in der ihr gemeinsames Leben begonnen hatte? Februar 1959. Marsha trifft den Philosophen Martin Heidegger. Traurig war ich über die kurze Begegnung unter den vielen Leuten. Gern hätte ich sie andern Tags noch einmal gesehen. Ihr lyrisches Stenogrammheft sagt, dass sie alles wissen, was Sterblichen zu wissen gegeben. Eine große Freiheit und ruhige Sicherheit ist in ihren Versen. Ich lese mit ihnen von Mensch zu Mensch. Nun, da du fort bist, scheint mir alles trübe. Hätte ich's geahnt, ich ließe dich nicht gehen. Was wir vermissen, scheint uns immer schön. Woran das liegen mag, ist das nun Liebe? Und ich lese den kurzen Epilog. Du hast mir bis zuletzt noch sie gesagt und schwiegst per Du. Ich lernte warten, leiden. Du sahst mir zu. Und dann sprachst du vom Scheiden. Ich habe nicht warum, wohin gefragt. Kein Sommer war wie jener, groß und klar. Wir haben ihn mit dummer Hand verschwendet. Nun aber, da das Kinderspiel beendet, begreifen wir, dass es der letzte war. Gleich als du fort warst, fing es an zu regnen. Ich wusste, dass ein Ende so beginnt. Weil wir nie wieder denen begegnen, die für uns ausersehen sind. Aber vielleicht sehe ich sie doch noch einmal. In einem weiteren Brief wünscht Martin Heidegger sich ein Foto von Mascha, das sie ihm auch schickt. Eine persönliche Begegnung gab es nicht. Die Akademie der Künste in Berlin will den mit 4.000 D-Mark dotierten Fontane-Preis an Mascha Kaleko verleihen. Doch in der Jury saß der Schriftsteller Hans Egon Holthusen, Mitglied der SS von 1933 bis 1937. Sie zögert, den Preis anzunehmen. Ich habe es nicht leicht als emigrierte Autorin. Überall im Ausland hat man sich dagegen zu verteidigen, dass man sich wieder mit dem deutschen Schrifttum identifiziert. Dass man in einem Lande wirkt, das noch immer an exponierter Stelle einstige Nazis fördert. Wie soll ich hier solchen Vorwürfen entgegentreten? Holthusen war durch die amerikanischen Behörden rehabilitiert und die Akademie sah keine Veranlassung, gegen ihn Partei zu ergreifen. Marsha lehnt den Preis endgültig ab. An wahren Freunden oft gebricht's. Drum sagt man, besser dies als nichts. Doch ich werd lieber schirmlos nass und sage, besser nichts als das. Oktober 1960. Marsha Kaleko und Chemio Vinava übersiedeln nach Israel. Ihre erste Adresse in Jerusalem, Rehavia 7 Gaza Road. Chemio war Temporary Resident. Marsha dagegen behält ihren Tourist-Status. Ein Vorbehalt also, in Israel Heimat zu suchen. Aber kann man finden, was man nicht sucht? Dieses Jerusalem, um dessen Willen ich als Kind schon mich mit meinen Freundinnen überwarf, und diese Stadt, die ich so besungen habe, als Vorhimmel des Himmels. Ein Heim habe ich nicht in ihr. Es ist zu schwer für mich unterm Volke hier. David wäre auch abgereist. Hatte schon Else Lasker Schüler erkannt, als sie versuchte, hier heimisch zu werden und scheiterte. Ich kann die Sprache dieses kühlen Landes nicht und seinen Schritt nicht gehen. 1962, ein Umzug innerhalb Jerusalems. In die King George Street 33, in eine Eigentumswohnung. Aber auch hier bleibt Marsha fremd, weil sie kaum Hebräisch lernt. Nicht aus Absicht, sondern aus Kraftlosigkeit. Dadurch ergibt sich eine lebenszerstörende Isolation. Mein Leben war ein auf dem Seile schweben, doch war es um zwei Pfähle festgespannt. Nun aber ist das starke Seil gerissen und meine Brücke ragt ins Niemandsland. Und dennoch tanze ich und will gar nichts wissen, teils aus Gewohnheit, teils aus stolzem Zorn. Die Menge starrt gebannt und hingerissen. Doch Gnade Gott mir, blicke ich nach vorn. 1967. Ein besonders schwieriges Jahr, wie Marschas Briefe an ihre Literaturagentin Ruth Liebmann in Zürich zeigen. War gestern beim Arzt. Das meiste, wo mir fehlt, ist psychisch. Was aber gemein physische Auswirkungen hat. Ich kriege so viel Medizin, dass ich mir keine Nylons mehr leisten kann. So viel kostet das Zeug. Anti-Ulkus-Flüssigkeit, Vitamine und Kalkspritzen. Teuer, aber nötig, sagt mein Arzt. Natürlich muss ich auch leben, als wäre ich über 70. Nichts unternehmen. Und brav kochen und fürs Solide sein. Bin meist so müde, dass das Lebensschwänzen nicht schwerfällt. Leider. Du zahlst für jedes kleine Wort auf Erden, für jedes Mal, da du das Schweigen brichst. So tief du liebst, wirst du verwundet werden und missverstanden, fast so oft du sprichst. Wie in der kranken Auster nur sich eine Perle rundet, so formt sich auch des Dichters Lied im Herzen, das verwundet. Und beiden stockt die Produktion, wenn der Patient gesundet. Ein Dichter, wenn er lebt, hat nichts zu lachen. Mit toten Dichtern lässt sich vieles machen. Ich hoffe nur, wenn man mich schindet, dass sich dann auch ein Fürsprech findet. Es ist nicht schwer, den Großen zu genügen, und auch den Kleinen macht man oft Vergnügen. Doch was dazwischen liegt, das Mittelmaß, ist tierisch ernst und duldet keinen Spaß. Feile an einem Manuskript herum. Epigramme. Begann es vor Jahren, hatte mit Vorlesen daraus viel Erfolg. Mein Titel dafür: Unsinn und Sinngedichte. Der geistert mir seit Jahren im Kopf herum, sodass ich nicht weiß, ob er noch gut ist. Du suchst und suchst und kannst den Sinn nicht finden. Gib's auf, denn so wirst du ihn nicht ergründen. Pfeif dir ein Liedchen, träume vor dich hin. Wie oft enthüllt im Unsinn sich der Sinn? Was ist der ganze Ruhm der Welt? Heut Lorbeerkranz und morgen Besen. Ein Scheck im Diesseits ausgestellt, vielleicht im Jenseits einzulösen? Lache, alles stimmt mit ein. Weine und du weinst allein. bin in einem seelischen Erschöpfungszustand, der sich so auswirkt, dass ich nichts beginnen kann, sondern um 6 Uhr abends der Welt gute Nacht sage. Und das 6-mal wöchentlich. Stirbt nicht das Laub, wenn es auch farbig glüht? Klagt nicht das Boot verlassen auf den Wogen? Die allerletzten Rosen sind verblüht. Der Sommer geht, auch dieser hat getrogen. Nun wird es Herbst. Was bleibt von unseren Träumen? Ein Lied vielleicht, ein Abendwind am Meer, das erste Rauschen in erblühten Bäumen und stilles Warten auf die Wiederkehr. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. 28. Juni 1968. Tod des Sohnes. 10 Jahre zuvor hatte der damals 20-jährige Steven noch den ersten Preis der Off-Broadway-Revue 1958 erhalten, für die besondere Form eines satirisch-literarischen Revue-Stils. Mascha Kaleko wartet die Beerdigung des Sohnes in den USA nicht ab, um ihren Mann nicht allein zu lassen, der sterbenskrank in Zürich auf sie wartet. Ich habe aus traurigem Anlass jüngst so viel freundschaftlichen Rat erhalten, dass ich mich genötigt sehe, einen Posten guten Rat billig abzugeben. Denn so einer in Not ist, bekommt er immerfort guten Rat. Seltener Whisky. Durch Schaden, Freunde, wird man klug. Denn Rat erspart oft Taten. Befolgt der Freunde Unrat nicht, dann seid ihr wohl beraten. Durch den Schock von Stevens Tod sind Mascha und ihr Mann noch ganz außerhalb von sich selbst. Und die Verzweiflung und Wut über den Schicksalsschlag hat sich in Aggressivität und Misstrauen umgesetzt. Mascha trennt sich von ihrer Literaturagentin Ruth Liebmann und erlebt 1969 einen Winter von schwerstem Jerusalem. Kein Wort vermag Unsagbares zu sagen. Drum bleibe, was ich trage, ungesagt. Und dir zuliebe will ich nicht mehr klagen. Denn du, mein stolzer Sohn, hast nie geklagt. Und hätte ich 100 Söhne, keiner wäre mir je ein Trost für diesen einen. Sagt ich 100? Ja, ich sagte 100 und meine 100. Und ich habe keinen. Dein früher Tod, er wird mich überdauern und bis man mich betrauert, muss ich trauern. Ich lebe Kind, was man so Leben nennt. Ich esse mein Brot, ich trinke meinen Wein, doch niemals wird dies Dasein Leben sein. Vom Verlust des Sohnes haben sich weder Mascha noch ihr Mann je wieder erholt. Außer der zunehmend schlechten Gesundheit der beiden beherrscht ab jetzt eine resignative Lähmung ihr Leben. 30. März 1970. Habe keine Kraft zu nichts. Was uns noch geblieben ist, wie Augenlicht, Bewegungsmöglichkeit etc. und sehr pflegebedürftigen Gesundheiten etc., wollen wir dankbar pflegen, aber das Rechte ist es nicht. Und ich bin dauernd in Behandlung. Das Glück ist arm an Fantasie. Sein Repertoire ist ziemlich klein. Das Unglück aber, ein Genie. Ihm fällt stets etwas Neues ein. Ein kluger Franzose hat einmal gesagt, man sei niemals glücklich auf Erden. Man erinnere sich nur, es gewesen zu sein und hoffe, es wieder zu werden. Ich frage mich in meinen stillen Stunden, was war das Leben, Liebster, ehe du kamst und mir den Schatten von der Seele nahmst? Was suchte ich, bevor ich dich gefunden? Wie war mein Gestern, such ich zu ergründen? Und sieh, ich weiß es nur noch ungefähr. So ganz umbrandet mich das Jetzt, dies Meer, in das die besten meiner Träume münden. Du kamst, Zum Garten ward das Grau der Straßen, du kamst nicht und der Tag hat nicht gezählt. Wie hat allein das Leben mich gequält, der große Trug, den wir zu zweit vergaßen. Stumm zu verlöschen ist der letzte Sinn, still fortzugehen, ehe das Feuer schwindet. Du hast in mir viel Lichter angezündet. Du sollst nicht wissen, dass ich einsam bin. Dezember 1973. Chemio Vinava stirbt in Jerusalem. Ich und du, wir waren ein Paar. Jeder ein seliger Singular, liebten einander als ich und du, jeglicher Morgen ein Rendezvous. Ich und du, wir waren ein Paar, glaubt man es wohl an die 40 Jahr. Liebten einander in Wohl und Wehe, führten die einzig mögliche Ehe, waren so selig wie Wolke und Wind, weil zwei Singulare kein Plural sind. Mascha konnte Chemios Abwesenheit nicht überleben. Sie waren einfach eine Einheit. Nicht Mann und Frau, nicht Bruder und Schwester. Von all dem waren sie auch etwas, aber das Unsagbare und Einmalige war das tiefe und nie unterbrochene Einverständnis in jedem Blick und jedem Augenblick. Schreibt Suse Welch, eine Freundin von Mascha. Du warst der Faden, an dem mein Leben hing, als unser Steven von uns ging. Das sechste Leben. Eine Katze hat 9. Ich brachte es auf 5. Das erste war keines, aber das zählt fast doppelt. Angst, Hunger, Dunkel. Dann kam die Liebe und der Tag schien wieder möglich. Leben Nummer 2. Bootfahrt auf dem Wasser der Jugend. Nummer 3 begann. Da hörte Nummer 2 auf. Sturm rüttelt am Dach, die Seidendecke zerriss und wir lagen im Gras, deckten uns zu mit der weißen Wolke auf blauem Grund. Nummer 4 begann damit, dass aus 2 3 wurden. Es war ein Märchen. Wunder schon zum Frühstück und Zauber am Abend. Wir ritten über das Weltmeer, trockenen Fußes. Pfeile trafen dicht daneben. Die Glut versenkte uns nicht. Wir flogen im Schatten der Schutzengel schwingen. Alle 3, die Gott liebte. Dann nahm er uns das Kind. Schon war es ein Mann geworden. Ein Gott. Wieder allein. Doch nicht wie zuvor, da 2 zu sein genügte. Die Zeit schreibt harte Zeilen in mein Buch und ihre Handschrift kann ich selten lesen. Ein Wort erkenne ich immerfort. Gewesen. Doch wer entziffert mir den ganzen Spruch? Der Vorhang fiel, wie es das Stück gebot. Zu Haus erwarten mich 4 fremde Wände. Dein Schritt verhallt. Und so beginnt das Ende. Scheiden heißt sterben. Und Abschied, das ist Tod. Alle müssen heim. Nur ich muss nicht müssen. Keiner wartet, dass ich das Essen ihm richte. Keiner sagt, komm, setz dich her. Wie bist du müde? Schneidet mir keiner das Brot? Ist keiner, dem ich beim Lampenlichte lese, was der Chinese vom Witwentum sagt? Die Gott lieb hat, nimmt er zu sich, ehe er ihr den Geliebten nimmt. Weil heute der 7. Juni war, habe ich den ganzen Tag über deine gelben Rosen erwartet. Festlich rüstete es sich in meinem einsamen Herzen, als gäbe es Freude zu ernten. Eine Art Vorweihnachten, aber das Fest kam nicht. Ich habe keinen Geburtstag mehr. Ich gehe wieder auf Reisen. Mit meiner leisen Gefährtin der Einsamkeit. Wir bleiben zu 2 einsam. Und haben nichts weiter gemeinsam als diese Gemeinsamkeit. Die Fremde ist Tröstung und Trauer und Täuschung, wie alles. Von Dauer scheint Traum nur und Einsamkeit. Berlin im Herbst 1974. Die geliebte, dann verlorene und später so veränderte Stadt hatte es ihr von Neuem angetan. Eine Lesung in der Amerika-Gedenkbibliothek, gemeinsam mit dem Schriftstellerkollegen Horst Krüger. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie genau wie ein Gedicht von Mascha Kaleko. Entwaffnende Wahrheit des Authentischen. Ein Gedicht, ein lyrisches Ich stand vor mir, klein, schwarz, zierlich. Ironie und Spottlust waren da mit Melancholie anmutig gemischt. Sie war schon hoch in den 60ern, aber von Weitem hätte man sie gut für eine Frau Ende 30 halten können. Sie hatte noch immer die Grazie, die Geschmeidigkeit und die nervöse Unruhe junger Wildkatzen. Dann ihre Lesung. Das mädchenhaft Kindliche ging jetzt verloren. Sie ließ sich viel Zeit zwischen den einzelnen Gedichten, machte größere Pausen, scheinbar suchend, scheinbar unschlüssig blätternd. Doch solche Unschlüssigkeit schien mir kunstvoll gewollt. Sie wusste genau, was sie jetzt tat und wollte. Das feine Gespinst ihrer Verse zum Klingen bringen. Es war der frech sensible, traurige und schnoddrige Ton Berlins kurz vor Hitler. Warum tue ich hier so, als sei da nichts weiter gewesen? Es war aber mehr. Es ergab sich jedenfalls wie von selbst zwischen uns, dass wir nach diesem Abend noch 3 Tage zusammenblieben, mit nichts als der Stadt befasst. Ihm verdanke ich die letzten 3 guten Tage. Es wurden 3 ruhelose Tage, unvergesslich. Vergangenheit und Zukunftshoffnungen schoben sich ineinander. Warb ich nicht mit der Stadt um sie? Wollte ich nicht eigentlich sagen, komm wieder, kehr hierher zurück? Sieh es dir an. Das ist doch der Ort deines Ursprungs. Was willst du jetzt allein in Jerusalem? Hatte sie wirklich mit dem Gedanken gespielt, neben dem Jerusalemer Domizil eine kleine Wohnung in Berlin zu nehmen, um dort zu leben, wo sie weniger fremd war? An Israel hatte sie nach dem Tode ihres Mannes nur noch ein Gefühl der Zugehörigkeit zur jüdischen Schicksalsgemeinschaft gebunden. Es gibt keine Heimkehr für dich? Doch, es gibt sie, beharrte ich. Wo wir Kindheit und Jugend spüren, wo ein paar Menschen uns mögen, wo wir vertraute Geräusche hören, da ist man nicht fremd. Da ist man zu Hause. Berlin ist für solche Heimatlosen und Weltwanderer wie geschaffen. Zum Schluss soll man immer heimkehren. Waren meine Werbungen zu direkt, zu plump? Mascha jedenfalls ließ sich auf so einfache Weise nicht einfangen. Es blieb immer etwas Schwebendes und Unentschiedenes um sie. Sie stand jeden Morgen pünktlich in der Bleibtreustraße in ihrer Hotelhalle. Zierlich, graziös, etwas umdunkelt. Bleib treu, heißt die Straße. Vor 40 Jahren wohnte ich hier. Zupft mich was am Ärmel, wenn ich so für mich hin den Kurfürstendamm entlang schlendere, heißt wohl das Wort. Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Und immer wieder das Gezupfe. Sei doch vernünftig, sage ich zu ihr. 40 Jahre, ich bin es nicht mehr. 40 Jahre. Wie oft haben meine Zellen sich erneuert inzwischen in der Fremde, im Exil. New York, 96th Street und Central Park, Minetta Street in Greenwich Village und Zürich und Hollywood und dann noch Jerusalem. Was willst du von mir? Bleib treu. Ja, ich weiß. Nein, ich vergaß nichts. Hier war mein Glück zu Hause und meine Not. Hier kam mein Kind zur Welt und musste fort. Hier besuchten mich meine Freunde und die Gestapo. Nachts hörte man Stadtbahnzüge und das Horst-Wessel-Lied aus der Kneipe nebenan. Was blieb davon? Die rosa Petunie auf dem Balkon, der kleine Schreibwarenladen und eine alte Wunde, unvernarbt. Sie muss schon damals sehr schwer krank gewesen sein. Immerhin waren es nur 4 Monate vor ihrem Tod. Aber sie wirkte nicht krank, nicht einmal leidend, nur sehr allein auf der Welt. Sie hatte etwas von einem ratlosen Kind, das sich verlaufen hat. Träume ich? Wache ich? Ist dies mein Ort? Vielleicht war auch alles zu viel. Vielleicht bedrängte sie so viel aufgestaute Zeitgeschichte. Der Augenblick am Potsdamer Platz, das war einmal ihr Berlin, die quirlende Mitte der 20er Jahre. Jetzt ist hier alles tot. Leer. Ein Museum der deutschen Teilung. Staub der Vergangenheit liegt auf den Breiten ins Nichts. Kioske mit Ansichtskarten und Souvenirs, Touristenomnibusse, die Schrift an der Mauer. Sie sah das alles lange, fast andächtig an. Sie schwieg, schüttelte manchmal den Kopf. Wir kauften ein paar Fotos vom Potsdamer Platz, wie er früher war, zu ihrer Zeit. Was ist Berlin heute? Ein Tiefkühlfach großdeutschen Wahnsinns. Hitler und Stalin, hier ist das eingefroren, sagte ich. Eingeeist, diese ganze Geschichte. Sie nickte. Sie schwieg. Sie hat als Jüdin nie ein Wort der Anklage oder Bitterkeit gefunden. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man bekanntlich schweigen. Ja, so sind wir 3 Tage durch die Stadt gefahren, immer kreuz und quer. Ich weiß längst, ich habe verloren. Ich kann sie nicht halten, nicht umstimmen. Ahnte sie vielleicht, dass es Augenblicke im Leben gibt, da wir uns nicht mehr entscheiden müssen, weil über uns schon entschieden ist? Fühlte sie schon das Ende? Ich stehe an meinem Hotelfenster, Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße. Ich sehe ihr nach. Sie geht zielbewusst, energisch, als wolle sie sich losreißen von so viel schnöder Berlin-Verführung durch mich. Sie geht direkt gegenüber auf das Café Kranzler zu. Berliner Kaffeehaus. Ihr Ort, ihre Bühne, ihre Liebe einmal. Ich kann sie schon nicht mehr erkennen. Sie ist im Gewühl der Berliner verschwunden. Weggewischt. Wie ein dunkler, schöner Traum. Sie war etwas Schwebendes, Unwegbares, das man nicht halten kann. Wie ein Gedicht. So etwas ist immer nur da, im Vorübergehen. Ihm verdanke ich die 3 letzten guten Tage. Kommt zu mir zum Tee. Ich habe englische Kekse bekommen und einen guten Jahrgang Chamberté. Bei Sonnenuntergang zu trinken auf der Terrasse. Komm, wir werden deine Lieblingsplatten spielen. Vivaldi, St. Louis Blues und das Lied von der Erde. Und staunen, wie es auf den Holzschnitten des Hiroshige immer noch regnet oder wie die Kraniche nachtwärts ziehen und die Kirschbäume weiß und rosa blühen. Wir wollen schweigen und einander nicht mehr befehden. Es sei, wie es sei. Und auch nicht wieder von der Liebe reden, wie einst im sogenannten Mai. Es geht alles vorüber. Komm zu mir zum Tee. Ehe ich's vergesse, die neue Adresse, mein Lieber. Ich wohne am Rand der Tränen, Verzweiflungsgasse 7, nahe dem Fluss. Auf alle Fälle, nimm den Spätautobus zur Haltestelle. Trotz des elendschwachen Körpers, trotz ihrer ohnmächtigen Verzweiflung, es entstehen wesentliche Gedichte, in denen sie ihren Schmerz, ihre Einsamkeit artikulieren kann. Herr, unser kleines Leben, ein Inzwischen, durch das wir aus dem Nichts ins Nichts enteilen, und unsere Jahre, Spuren, die verwischen, und unser ganzes Sein nur ein Einstweilen. Leiden läutert uns nicht, und durch Schaden wird man nicht klug, nur gerissen. Herr, du gabst uns die Welt, wie sie ist. Gib uns doch bitte dazu das seinerzeit leider nicht mitgelieferte Weltgewissen. Sie schreibt mehr Gedichte als in den Jahren davor, als das Talent zu schwinden schien. Eine ganze Mappe aus dem letzten Lebensjahr fand ich in Jerusalem, von denen Mascha nie gesprochen hatte. Auch nicht kurz vor ihrem Tod, als sie mir die Verantwortung für ihr dichterisches Werk übertrug. Zeitgemäße Morgenandacht. Noch vor dem Frühstück, dem Traum kaum entronnen, überfliege ich mit gesenkten Schwingen das Wesentliche im Morgenblatt. Mindestens eine Flugzeugentführung, diverse Versuche mit todsicheren Strahlen, Aufruhr, Erpressung und Inflation. Was steht uns wohl noch in den Sternen geschrieben? Ganz zu schweigen von der gescheiten Statistik. Luft- und Seelenverschmutzung, die Pest in Afrika, verfrachtet im Flugzeug mit munterer Musikbegleitung, flott auf dem Wege zu dir. Dürre und Flut und Mangel an Süß- und Sauerstoff. Die Fische krepieren am Wasser, die Menschen am Fisch. In circa 10 Jahren Welthungersnot. Zu viele Leute und zu wenig Menschen. Augen haben sie und sehen nicht. Am hoffnungsgrünen Tisch der Nationen prosten die Narren sich zu mit Whisky und Wodka. Die Nicht-Mitmacher schweigen. Weh mir! Ich kann das Weltgeschehen nicht ändern und die Geschicke nicht abwenden. Ich werde die Zeitung abbestellen. Nichts ist, sagt der Weise. Du lässt es erstehen. Es wird mit dem Wind deines Atems verwehen. Unmerklich und leise. Einer ist da, der mich denkt, der mich atmet, der mich lenkt. Der mich schafft und meine Welt. Der mich trägt und der mich hält. Wer ist dieser Irgendwer? Ist er ich und bin ich er? Suche du nichts, es gibt nichts zu finden. Kommt ihre Zeit, dann grünen die Linden, funkelt das wiedergeborene Licht. Nichts ist zu Ende, alles geht weiter. Und du wirst heiter oder auch nicht. Mein Herz schrie auf. Ich bin erwacht und starr dunkel in die Nacht. Die Stadt schlief ein auf grauem Stein. Ich bin allein, bin ganz allein. Erstorben schweigt das laute Haus. Nun ging die letzte Lampe aus. Wer jetzt nicht ruht, den weckte der Schmerz. Ich bin erwacht. Es schrie mein Herz. Noch war das Sterben mir so fremd. Das war, als es begann. Doch schläft man oft im Totenhemd, gewöhnt man sich daran. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Das wilde Meer in tiefer Ruh, im Sande blinken Scherben, nun schreit ich still dem Abend zu und übe mich im Sterben. Krähen werden aus dem Nebel schreien. Schweigen, schweigen, schweigen hüllt mich ein. Ich werde gehen, wie ich kam, allein. Aber zum Beispiel Indien sähe ich noch gern, bevor ich fort muss. Und den Fujiyama, wie er so plötzlich aufragt, wolkenfern, von Dämmerlicht geheimnisvoll umhuscht, wie Gott und Hokusai ihn hingetuscht. Ein einziges Mal, und wär's mein Verderben, spielte ich in Monte Carlo gern Roulette. Neapel sehen möchte ich und nicht sterben. Und dann Paris, nochmal von A bis Z. Zum Schluss Besuch auf einem anderen Stern und ins Vergangene, letzteres stellenweise. Unendlich vieles täte ich noch gern, ehe ich auf immer unbekannt verreise. Das alles fiel mir bei den Worten ein, der Herzbefund, er könnte besser sein. Eines Morgens wachst du auf und bist nicht mehr am Leben. Über Nacht, wie Schnee und Frost, hat es sich ergeben. Aller Sorgen dieser Welt bist du nun enthoben. Krankheit, Alter, Ruhm und Geld sind wie Wind zerstoben. Friedlich sonnst du dich im Licht einer neuen Küste, ohne Ehrgeiz, ohne Pflicht, wenn man das nur wüsste. Was nachher kommt, wie sollen wir das wissen? Doch wenn es stimmt, was mir schon oft geträumt, dann werde ich leider wiederkommen müssen, um nachzuholen, was ich hier versäumt. Nie störte mich die Kürze dieses Lebens. Mir reichte, was mir geschah, was ich ertrug. Nochmal von vorn das Ganze? Nein, vergebens. Herr, lass mir meine Ruhe. Ich hab genug. Am 21. Januar 1975 stirbt Mascha Kaleko. Es fragt uns keiner, ob es uns gefällt, ob wir das Leben lieben oder hassen. Wir kommen ungefragt auf diese Welt und werden sie auch ungefragt verlassen. Schmucklos wurde der einfache Holzsack an einem regnerischen Morgen auf dem israelitischen Friedhof Friesenberg in Zürich beigesetzt. Alle Reden hatte sie sich verbeten. Nur der Vorsänger intonierte die rituellen Gesänge ihres Volkes. Nach meinem Tode, Trauer streng verboten, verlasse ich diesen elenden Planeten. Wenn Plato recht hat, Plato ist mein Mann. Erst wenn man tot ist, fängt das Leben an. Kapitel 1 beginnt mit dem Begräbnis, der Seele letztes irdisches Erlebnis. Auf meines freue ich mich heute schon. Da gibt es keine Trauerprozession. Kein Lorbeerkranz vom Bund der Belletristen, kein Kunstverein hat mich in seinen Listen, kein Dichterzirkel, sagen wir es schlicht. Gesellig war die sanft Entschlafene nicht. Der Redakteur, den sie einst tödlich kränkte, als er sein Mäntlein nach dem Winde hängte, hat ihren Nachruf lange schon gesetzt. Der schließt, MK war reichlich überschätzt. Diverse Damen, deren Herren Gatten zu Zeiten eine Schwäche für mich hatten, die werden selbst im Regen Schlange stehen, um mich auch wirklich mausetot zu sehen. Die strengen Richter meiner wilden Jugend entdecken der Verstorbenen edle Tugend. Und eingedenk der menschlichen Misere vergießt so mancher eine Anstandszähre. Den wahren Freunden, ach, sie sind zu zählen, werde ich vielleicht zuweilen etwas fehlen. Moral, was euch im Leben zu mir zog, hebt es nicht auf für einen Nekrolog. Sie hatte mir aufgetragen, ihren Nachlass aus Israel zu holen. Ich suchte die Wohnung in der King George Street 33 auf. Zwischen einem Delikatessengeschäft und einem kleinen Café war der Eingang. Der Lift funktionierte immer noch nicht. Er hatte im Herbst 1974 Schicksal gespielt, nämlich Maschas Heimkehr nach Jerusalem verhindert. Ich stieg die hohen Steinstufen des verwohnten Treppenhauses hinauf. Im ersten Stock ein Kosmetiksalon, im zweiten ein Dentist, im dritten ein Anwalt, im vierten ein Künstler, Blum, Artist. Im fünften und sechsten waren die Namen nur hebräisch geschrieben. Im siebten Stock, an Wohnung 28, stand Vinaver Kaleko. Darunter geklebt der Ausschnitt aus einer Visitenkarte. Mascha Kaleko. Ausgesetzt, in einer Barke von Nacht, trieb ich und trieb an ein Ufer. An Wolken lehnte ich gegen den Regen, auf Sandhügel gegen den wütenden Wind. Auf nichts war Verlass, nur auf Wunder. Ich aß die grünenden Früchte der Sehnsucht, trank von dem Wasser, das Dürsten macht. Ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen, fror ich mich durch die finsteren Jahre. Zur Heimat erkor ich mir die Liebe. Ich zwang mich, die Tür aufzuschließen, ging nach dem von Mascha gezeichneten Plan in ihr Zimmer und betrat einen schlichten Raum, einer Mönchsklause nicht unähnlich. Ein Tisch, ein Schrank, ein Feldbett, zwei Stühle. Ein großer metallener Karteischrank, wie ich ihn nur aus Arztpraxen kenne, barg ihre Korrespondenz. Private in einem Kasten, Verlagsdinge in einem anderen. Darunter Veröffentlichtes, daneben Unveröffentlichtes. Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es. Epitaph auf die Verfasserin. Hier liegt M.K., umrauscht von einer Linde. Ihr letzter Wunsch, dass jeglicher was finde. Der Wanderer Schatten und der Erdwurm Futter. Ihr Lebenslauf, Kind, Weib, Geliebte, Mutter. Poet dazu, in Mußestunden Denker. An Leib gesund, an Seele sichtlich kränker. Als sie verschied, verhältnismäßig jung, glaubte sie fest an Seelenwanderung. Das erste Dasein ist die Skizze nur. Nun kommt die Reinschrift und die Korrektur. Sie hatte wenig, aber treue Feinde. Das gleiche wörtlich gilt für ihre Freunde. Das letzte Wort behaltend bis ans Ende, schrieb sie die Grabschrift selber. Das spricht Bände. Allein mit meinem Spiegelbild. Eine lange Nacht der Mascha Kaleko. Ihr Lebensmonolog in drei Kapiteln. Dokumentarisch-lyrische Collage für 7 Stimmen von Hans Bräunlich. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Leslie Morton, Bernhard Schütz, Joachim Schönfeld, Katharina Koschny, Christian Rode, Heidrun Bartholomäus. Ton und Musik Alexander Brennecke. Regie Rita Höhne. Redaktion Monika Künzel. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Primo Levi und Jean Améry. Der Jener der eine, Österreicher der andere, die beide als Juden von den Nationalsozialisten nach Auschwitz verschleppt wurden, sich dort kennengelernt haben und deren Existenz als Schriftsteller eng mit dieser Erfahrung verbunden ist. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.